Dick hier deine Sendung voll mache. Du bist noch. Ich mache ja sonst deiner mal voll jetzt eine halbe Stunde. Der Blue Moon, 2,5 Stunden mit Jürgen Kuttner. Im Nachhinein gilt nicht. Ich hab noch unheimlich viel Zeug. Jetzt könnte bestimmt noch mindestens 15 Minuten machen. Da stimmt was nicht bei dem Song, den ich gerade für dich noch zum Schluss gespielt habe. Da haben die sich versungen. Rod ist natürlich Quatsch, muss natürlich heißen. Kut loves you. Also ist so eine Kurseform von. Deine Sendung ist zu Ende, Johnny. Danke. Tschüss. Jetzt bin ich dran. Echt? Wolltest du nicht noch welche Termine durchsagen? Ja, ich wollte noch sagen, dass ich hab ein kleines Problem. Dadurch, dass nämlich die die Sendung doch sehr voll war mit zwei Interviews heute und dass das auch alles so zeitlich dann schwierig war mit dem Text von Smashing Pumpkins und so. Der Knark hat uns nämlich ein paar Freikarten gegeben. Jetzt müssen wir überlegen, wie wir die verlosen. Für den Samstag nämlich. Am 14. Oktober spielen da nämlich Love 666 mit Slick aus Berlin im Vorprogramm. Und da habe ich ein paar Freikarten. Die könnte man natürlich noch mal verlosen, 5 Stück. Aber ich frage mich jetzt gerade, wie ich das mache. Nur über Fax ist unfair, ne? In deiner Sendung geht's nicht. Telefonierst du nicht so gerne? Erste halbe Stunde telefoniert gerne noch nicht. Da können die ja erste halbe Stunde anrufen. Meinst du? Und, dann machen wir das, während eine Musik läuft? Können wir das machen? Ja, läuft ja erst eine Musik, dann läuft der halbautomatische Anrufbeantworter. Also ich kann die Gespräche auch, ich kann die von draußen annehmen. Ne? Okay, pass auf, dann machen wir das so. Ich verlose jetzt noch nachträglich zum Soundgarden am Dienstag von heute, der eigentlich vorbei ist, an euch 5-mal eine Freikarte. Ja, aber dadurch, dass meine Sendezeit ist, verlose ich die quasi gewissermaßen auch. Also die Beliebtheit, wenn man verlost, wird man ja beliebt und da würde ich gerne ein bisschen abhaben. Ja, mach ich nächste Woche dann für vergangenen Samstag. Dann lass uns. Pass mal auf, Kinder. Ihr kriegt von Johnny die Karten, aber mich habt ihr lieb. Einverstanden? Nee, das ist unfair. Wir machen das so, das Fax ist an mich gekommen vom Knark und deswegen sagen wir, ich verlos 3 Karten und du 2, okay? Blöder Knark-Club. Gut, ne, verlose ich 2 blöde Knark-Club-Karten. Sag mal. Du kommst ja da immer auf. Sag du mal Knark-Club-Karten. Knark-Club-Karten. Knark-Club-Karten. Sag mal Knark-Konzerte-Club-Karten. Ey, jemand, weißt du, wie wir die verlosen? Wer ungefähre Vorstellungen hat, was innerer Schweinehund auf Englisch heißt. Ah, oh, dann noch 3 Stunden bleiben. Nee, ich wollte dich nur demütigen. Fällt mir jetzt nichts Besseres zu ein. Ich jetzt ein bisschen pikiert. Was hast du letzte Woche so gemacht, Johnny? Ganze Woche lang? Ja, so. Ich war Sonntag in Hamburg bei Lenny Kravitz in der großen Freiheit. Ach, ehrlich? Hm? War schön? Die lustigste Geschichte. Ja, na, so heißt der Laden. Kannst du nicht wissen. Ne, ich denke da schon an was anderes. Ne, ich denke gleich wieder an meine Hasspost, die ich jetzt kriege. Ey, außerdem ist da... Ach ja, weil die alle geglaubt haben, dass du noch nie im Osten warst, wa? Mhm. Hm? Kinder, ihr dürft nicht... Nein, weil wenn du Arbeitssteuer-Ostler sagst, ist es okay. Wenn ich das sage, ist es nicht okay. Nee, ehrlich? Deswegen, nicht? Nee. Ist doch aber Quatsch. Haben sich echt Leute beschwert. Ja, finde ich auch Quatsch. Vor allem, weil es ja stimmt. Ja, klar, Arbeitssteuer-Ostler stimmt doch. Eben. Ist ja auch cool. Was war denn da? Lenny Kravitz wollte es eine schöne Geschichte erzählen. Ja, der hat 2 Gigs in Deutschland gespielt, einmal in Köln und einmal in Berlin. Darum warst du in Hamburg, Nee, nicht in Berlin, einmal in Köln, einmal in Hamburg. Und zwar so als Test für die Tour, die dann im Februar kommt. Da spielt dann wieder so große Hallen. Und da hat er halt dann so für seine Verhältnisse Club-Gigs gemacht. Also große Freiheit Hamburg, das ist so 1000 Leute ungefähr. War natürlich knacke voll, ausverkauft und so weiter. Und die schönste Stelle war aber eigentlich, also Lenny Kravitz ist ja so gerade für die weiblichen Konzertbesucherinnen, ist ja doch so ein Gott, wie man so sagt, ne? Also auch ein Sexgott durchaus. Und also diese kreischen dann und so, ist ganz toll, wenn man da auch einfach nur dazwischen stehen, ist schon ganz nett. Jedenfalls, also er muss nur die Brille abnehmen und schon tobt alles und so, das ist sehr lustig. Jedenfalls schmiss er dann zum Schluss, so vorm letzten Song zog er seine Jacke aus, weiß ich, Plastik oder Leder, irgendwie sowas, auf jeden Fall schwarz und irgendwie ganz komisch. Holt aus und deutet also an, dass er dieses Ding tatsächlich ins Publikum schmeißen will, ist ja doch ungewöhnlich. Leute toben, irgendwie bei der Bewegung allein. Er holt aus, schmeißt die Jacke, die fliegt einmal quer durch den Raum, alle Hände greifen nach oben und die Jacke bleibt oben in einem Lichtmast hängen. Ja. Über den Leuten 3 Meter Höhe ungefähr. Und echt, der Saal hat getobt vor Lachen. Das war so klasse. Die Band spielt noch. Er wirft seine Jacke so in klassischer John Travolta-Manier und das Publikum bricht lachend zusammen. Das war sehr schön. Dann hing also diese Jacke da und plötzlich baute sich dann so ein Turm aus 3 männlichen, aus 3 Konzertbesuchern, ohne Innenhänden, in der Mitte des Saals auf, um an diese Jacke ranzukommen. Die hangelten dann also mit Stangen und mit Barhockern da lang, um die Jacke zu kriegen. Und tatsächlich kam dann der an der Spitze dieses Turmes, bekam die Jacke zu greifen. zog dran, sie kam runter und unter tosendem Applaus des Publikums reckte er seine Bäckerfaust in die Luft und deutete an, er hat die Jacke und so. Das war klasse. Und dazu dann Lenny Kravitz, der im Hintergrund Rock'n'Roll is Dead spielte. Das war schon sehr lustig. Sahen die so aus, die drei Männer, als ob die alle Innerfrau verpflichtet wären? Sonst hättet ihr gleich noch eine Schlägerei geben können. Ich weiß nicht, wie drei Männer aussehen, die einer Frau verpflichtet sind. Aber die haben weil es war ja eine Männerjacke. Sie war unbestimmt traurig. Nee, ist ja das ist ja auch eine Männerjacke. Johnny, du hast ja auch schon auf den so auf Bühnen gestanden und unten haben sie rumgekrascht. Hast du auch schon mal so Sachen runtergeworfen? Mehr Sachen runtergeworfen, als das raufgeflogen sind. Wir haben ja immer gehofft, dass das schon mal gute Zeichen. BHs so auf die Bühne fliegen und ja, so, aber es ist irgendwie nie passiert. Sind mal die falschen Sachen geflogen. Ja, so Steine und so. Das ist auch blöd. Nee, leider so, das war auch, damals war ja noch nicht so, weißt du, mit BHs, das machen die ja erst seit kurzem. Ich war neulich auch wieder im Erfolgsrausch mit einem Blasorchester auf der Bühne, aber so ein Blasorchester ist eben doch ein scheiß Background, um sagen wir mal, verschwitzte T-Shirts ins Publikum zu werfen. Das kommt drauf an, wie man das interpretiert. Das Blasorchester oder was? Na, die sind schon irgendwie straff bei der Sache und versuchen ordentliche Musik zu machen, aber es ist irgendwie doch, also man möchte dann doch lieber Rocker sein und nicht die böhmische Wahl. Aber es nützt ja nix. Ich meine, das ist ja bei uns auch nicht passiert. Ach so. Nützt ja nichts. Also ich meine, ich glaube, es liegt eher daran, du musst guck mal, Lenny Kravitz, der baut ja eine Mystik um sich rum. Ich glaube, das machen wir auch viel zu wenig, wir beide. Wir müssten mehr Mystik bauen. Wir müssen mehr Mystik bauen. Ey, Johnny, bauen. Du siehst heute irgendwie so toll aus. Nee, das siehst du ach genau so, nicht das mein. Nicht. Also das war ein Fehler von mir. Ich hätte vielleicht sagen sollen, Mann, du redest wieder nicht, hast deine Sonnenbrille auf und so. Wir müssten, das ist natürlich ein Problem für uns, weil wir müssen ja immer reden im Radio. Aber eigentlich müssten wir stille, zurückgezogene Persönlichkeiten sein, die ab und zu nur kryptische Sachen von sich geben, wie ich bin Gott, sowas. Ey, müssen wir vielleicht, ob wir für das nächste Mal vielleicht machen. Das war bloß so melancholische Trinkerdialoge, Johnny. Ja, ist dann die Mitleidstour, da fliegen dann eher Taschentücher als BHs. Nee. Blöd. Und Papiertaschentücher dann wahrscheinlich so, ja, nur. Nee, wir müssen mystischer werden. Mystischer werden? Beide. Ah. Da hast du aber auch keine Übung, oder? Nee, überhaupt nicht, habe ich voll versagt. Also, ja, ich versuche dann auch manchmal nur, mein nachdenkliches Gesicht aufzusetzen. Ja, das hilft am Radio aber auch wenig. Das stimmt, hilft im Radio, aber das hilft mir sonst auch relativ wenig. Sitze hier rum und stiere so in der Gegend umher, aber das ist irgendwie bewegt keinen, mich anzusprechen und mich, also sagen wir mal, mit einem BH nach mir zu werfen. Ja, außerdem im Radio kriegt man sowieso selten BHs. Im Radio kriegt man ganz selten BHs. Ganz selten. Also ich habe neulich aber Boxershorts geschickt gekriegt. Ach, guck an, das bist du mir doch voraus. Nach dem Telefonat Boxershorts. Guck an, ich habe ein T-Shirt immer hingekriegt. Ein T-Shirt? Aber ich glaube, da ist Boxershorts schon mystischer. Ja? Mensch, wir könnten im Wettbewerb, wer schickt uns die anzüglicheren Sachen? Oh, nee, das darf man jetzt. Ey, Kinder, nehmt das jetzt bloß nicht wieder ernst. Johnny war noch nie im Osten. Da müsste man noch mal Unterschriften sammeln. Das geht doch nicht. Fritz ist doch ein Brandenburger Sender, dass dann beliebter Moderator noch nie im Osten war. Jürgen, du kennst doch auch so viel Leute. Bist doch auch bekannt. Letztens, als ich zum ersten Mal im Osten war, haben sie sich doch gleich wieder überall. Der Typ muss an jeder Ecke stehen, mir Autogramme geben. Ist auch ein bisschen frustrierend, muss ich sagen. So für mich jetzt. Also deswegen haben wir uns letzte Woche nicht getroffen. Naja, weil du gleich wieder Gesicht zur Wand. Und ich musste dann für dich auch noch Autogramme geben. Ah, was hast du denn? Ja, echt, aber da hast du die Mystik-Variante gefahren. Kam gleich natürlich kommen. Ey, sag mal, war das Johnny? Stimmt, oh, da war ich aber neidisch bei der Frage. Ist ganz gut, ne? Siehst du, ganz unbewusst fing ich da schon an, mystischer zu werden. Bringt's auch nicht. Stehst da, dann kommt so ein Typ an, knallt dir die Prollhand auf die Schulter und sagt, hi Kuttner, ist auch nicht der Traum von Berühmtheit. Naja, hat kein BH in der Hand gehabt. Hat kein BH in der Hand gehabt. Hat er und wenn, wir echt Übergröße gewesen. Also bei den Händen. tja, auch blöd. Aber nee, ich habe da schon mal so angefangen, ein bisschen Mystik aufzubauen. Ja? Habe ich aber heute nicht gehört in der Sendung. Nee, ach, das ist ja auch, also da arbeitet man lange. Ach, dann machst du dann Privatmystik? Ja, auch. Also das ist überschneidend. Ja, also im Radio der gläserne Moderator, aber zu Hause? Nee, ja, das ist schon insgesamt, denke ich, schon... Ja, also Mystik ist schwer aufzubauen, ist schon schwer aufzubauen. Ey, wie jetzt in dem Privatleben überhaupt? Von dem habe ich ja auch eine Stör gehört jetzt, mindestens eine Woche lang. Gut. Ja? Schön. Und? Das klingt doch aber auch ziemlich mystisch, oder? Und bei dir? Oh, hör auf. Warten. Johnny. Warten. Mein Privatleben. Ja. Naja, das ist Thema meiner heutigen Sendung. Oh, dein Privatleben ist Thema deiner heutigen Sendung. Mein Privatleben ist quasi Thema meiner heutigen Sendung. Sollte ich vielleicht hierbleiben. Nee, fahr bloß nach Hause. Ich hab dir noch eine schöne Musik mitgebracht. Ja, das kann ich mir vorstellen. Ja? Du hast mein Radio schon ausgebaut, ne, damit ich nicht anrufen kann von unterwegs. Ey, wir müssen das nochmal mit den Karten sagen, was? Ach so, stimmt, genau. Was machen wir jetzt mit dem Knark? Ja. Also, ihr könnt anrufen 0331 für Potsdam 74 81 110. Ich gehe gleich, wenn ich hier fertig gelabert habe, raus ans Telefon und die ersten fünf, die anrufen, deren Namen faxe ich zum Knarkclub. Und ihr könnt dann am 14.10. um 22 Uhr in den Knarkclub gehen und euch Love 666 und Slick angucken. Ey, rufen gleich wieder an wie die Bekloppten. Ey, Kinder, ihr seid so ein korruptes Volk da an euren kleinen Radios draußen. Schämt euch, stellt euch in die Ecke mit dem Gesicht zur Wand. Ein Glück, dass du das jetzt gesagt hast, sonst würde ich wieder komische Post kriegen. Johnny, hier eine Widmungs für dich, aber Widmungsmusik für dich, aber verkehrt rum. Hast du schön. Ja, da geht er, der Junge. Ey, wir müssen mal wieder zusammen in den Osten gehen. Machen wir. Johnny, Telefon. Viel Spaß. Ja, danke. Tschüss. Ich hab nicht viel von der Welt gesehen. Auf unserer Insel war's wunderschön. Am Strand von Suraba. Kinder, ihr hört, Johnnys Privatleben singt. Und doch war ich niemals glücklich dort. Ich war oft traurig und wollte fort vom Strand von Suraba. Mal ergänzen, nicht nur Privatleben singt, ich singe auch. Privatleben von Johnny und Icke singen dieses Lied für ihn. Eines Tages, ich bin echt immer gerührt, das ist echt schön. Eines Tages werde ich einen Song finden, in dem irgendjemand über Kuttner singt. Nicht. Immer Mühe. Aber vielleicht, hast du nicht noch mehr Vornamen? Heißt er nicht noch zufällig Joe? Jürgen könnte man George oder Joe machen draus. Meinst vielleicht. Du? Ja, ein bisschen. Na oder Mann, du kannst, bist doch selber, singst du eben immer drüber, ja, wenn die von Rolf immer, singen. Statt China ist ein Punkrocker, sing ich dann immer Jürgen. Ja, immer so dazwischen. Okay. Versprechen hält, 22.13 Uhr, gute Zeit, die Sendung anzufangen. Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Reicht euch die Hände. Ist auch der Hunger noch so groß? Reicht euch die Hände, lasst nicht los. Denn keiner fängt alleine an, weil's ihm dann gar nicht schmecken kann. Guten Appetit! Oh, Kinder, ist das nicht ein gruseliger, machtvoller Anfang? Stehe selber voller Ehrfurcht hier im Studio und die Denke der Katastrophen, die da draußen stattfinden. Ich gedenke im Moment auch gerade der Katastrophen, die hier drinnen stattfinden, wenn die Nadel ihren Weg nicht findet. Aber das verlängert das Grauen nur. Ich glaube, ich muss mal nachhelfen. Ich muss ja auch nicht nachhelfen. Lass mit ein bisschen klackern. Na, wenn's. Das ist der Sprechfunk. Kinder, wir können gleich wieder rumtelefonieren. Aber nicht so besinnungslos, gibt keine Karten mehr. Gibt ein Thema. Aber das verrate ich jetzt noch nicht. Ei, wie sich das anhört. Ich müsste jetzt langsam anfangen. Wie fange ich an? Ach, ich habe mir überlegt, ich fange mit einer schönen Musik an. Nee, ich fange auch mal noch viel besser. Ich fange mit einem Promo an und mit einer Musik. Und danach hören wir den halbautomatischen Anrufbeantworter von der letzten Sendung. Einverstanden? Und dann hören wir noch eine Musik. Und dann hören wir einen Zusammenschnitt von DD von der letzten Sendung. Ne? Ist das klasse? Ja? Kein Widerspruch. Naja, dann machen wir es so. Hab ich doch nichts dagegen. Fangen wir mal mit dem Dings hier an. Fritz präsentiert Red Hot Chili Peppers auf Tournee mit ihrem neuen Album One Hot Minute. Mittwoch, 11. Oktober, 20 Uhr. Deutschlandhalle Berlin. Red Hot Chili Peppers. Präsentiert von Fritz. Ah, wollen wir gleich mal Kostprobe nehmen, wa? Persistent misstep fogs my vision. Psycho-exist point of collision. It's raining in my cranium. My head feels like a stadium. 3 pounds of gray about to burst inside my 3-pound universe. It's raining in my cranium. My head feels like a stadium. These are the melancholy mechanics of my mind. These are the melancholy mechanics of my mind. Express my goal. I always come up short, you know, they just don't get that low. It's raining in my cranium. My head feels like a stadium. These are the melancholy mechanics of my mind. These are the melancholy mechanics. Targeting microscopic destinations of devastation. Cleaner than light, meaner than a laser fight in the night 2000. Billions of micromaniacs unknown to most as the uncontrollable soldiers of suffering succotash. Instantaneous infiltration leaves me with a case of bustation frustration, alone in the constellation of alienation. Detached from empty conversation, I wait. sie ein zu einem unvergesslichen Wiener Melodienreigen mit der Familie Strauß. Wir suchen junge Leute, die viel Geld verdienen wollen. Finanzielle Unabhängigkeit, freie Zeiteinteilung, leistungsgerechte Bezahlung, beste Erfolgs- und Karrierechancen, Teamwork, mehr Lebensqualität. Rufen Sie jetzt an 0331 für Potsdam 721 39 32. Deutschland ist erstens Deutsch und Land für einen Staat. Friede! Die Definition für Deutschland ist Fritz, Blue Moon, Sprechfunk, Kuttner. Hi, hier ist Dörte. Deutschland ist ein Land mit einem fetten Bundeskanzler, der eine scheiß Einstellung zu den Atomtests hat. Deutschland voll geil, wa? Deutschland gibt voll geiles Bier, ne? Prost! Deutschland ist ein Land, indem man die Nase eher rümpfen lernt als putzen. Hi, ich find's scheiße von den Russen, die gestern angerufen haben, dass sie Kuttner so verarscht haben und dass er es nicht gemerkt hat. Ja, Deutschland ist meine Heimat und da habe ich nichts dagegen und ich identifiziere mich damit. Und ich finde es ein bisschen komisch, dass wir so viele anrufen und irgendwie so viele Probleme damit haben. Hallo, hier ist der Sir Henry. Ich bräuchte die Videoaufnahme vom 29. vom Freitag, 29. September vom 0 Uhr Kuttner. Wer die hat, bitte aufheben. Ich rufe in 2-3 Wochen nochmal zurück beim Sprechfunk und würde mich dann nochmal melden. Also bei Deutschland denke ich an sehr gutes sportliches Land, sehr viele verschiedene Sportarten und gute Mannschaften, gute Einzelsportler, ja auch Tugenden und ja, also ich identifiziere mich damit. Deutschland ist die Bundesrepublik in den Grenzen von heute mit den Menschen von gestern. Ja, hallo, zu Deutschland fällt mir nur der schöne Satz von Karl Marx ein, Krieg den deutschen Zuständen. Ich denke, in Deutschland sehe ich Amerika. Ja, also mein Beitrag zum Thema Deutschland ist, ich finde, Deutschland ist ein wunderschönes Land und wir haben Glück, dass wir hier geboren sind. Und es ist eine Unverschämtheit, wie manche... Don't give me your problems! Dieser Anschluss ist vorübergehend nicht erreichbar. Na Kinder, wenn das nicht repräsentativ war, wie kriege ich jetzt den Übergang zum Zusammenschnitt der letzten Sendung von DD? Ganz einfach mit Hilfe des Chors der Roten Armee, die ein wunderbares deutsches Lied, das lange hier nicht mehr zu hören war und doch immer Geist und Tenor der Sendung bestimmt hat. Singen, Stille Nacht, Heilige Nacht, die Russen unterm Weihnachtsbaum. Wie gesagt, stille Nacht, wa? Nur zur Sommerzeit, mein Haupt im Winter, wenn es schneit. Oh, Tanne, oh, Tanne, oh, wie wir sind deine Blende. Oh, Tanne, oh, Tanne, du kannst mir sehr gefallen. Mir hat nie zur Weihnachtszeit ein Baum von dir. Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, Hi, Tag, na, was so los? Tag der Deutschen, Tag der Einheit und so weiter. Hey, Johnny, was hast du denn da widerliches auf dem Teller Kuchen? Nee, essen sollte man das nicht. Das ist so, das Schöne daran ist, finde ich, dass der Senf gleich mit drin ist. Ja, sollst du mal lieber Kuttner rüberschieben, das Zeug. Aber Johnny, du bist so eine Ratte, ey. Hey, das ist als Alina Sandwich, Bulette, guten Appetit. Das scheint irgendwie unter Mähdrescher geraten zu sein, ja, das Tier. Das ist, ja, schwierig zu sagen, weiß ich nicht. Ja, Kuttner mag ja sowas. Und besten schmeckt's denn? Er will uns irgendwas ja, sagen. Ja. Ja, mit vollem Mund spricht man. Ach, richtig, ach Mensch. Ja, was soll dein Patensohn von dir denken? Ist jetzt alles verschluckt. Johnny, du weißt doch, das Hassticket essen. Der Grund für ernsthafte Krankheiten ist, in Klammern, genauso wie Onanieren. Genau, guck dir dein Patenvati an. Ja. Ja. Und nimm dir kein Beispiel an ihm. Ja. Er wollte ein Eis, ihr beiden, was kostet das? 39,18. Gott, ist das teuer, oh weia, nee. Du bist Bayer? Gibt's denn noch? Wollt ihr einen Einheitsbrei? Nee, ach, nee. Nee. Mit euch kann man auch nirgends hingehen. Nee, kein Ort nirgends. Nee, wirklich nicht. Heiße Himbeeren mit Einheitssoße. Ich weiß nicht, nee. Ah, ich hab's, das ist lecker. Was hast du? Na, Schweineohren hier. Bitte? Schweineohren. Hast du da mal mit Freunden drüber diskutiert oder drüber gesprochen? Hä? Euch kann man's aber auch nicht recht machen. Ja. Ne? Soll ich euch mal was spendieren? Dann, aber vielleicht seid ihr nur zu bescheiden, ist ja auch eine schöne Tugend. Ich find's deswegen eine sehr schöne deutsche Tugend, weil mir da kaum gelingt, mich tugendhaft zu verhalten. Ach Jürgen, hau doch mal den Kellner da an. Hi, reaktionäres Arschloch, du. Bitte hätte da ist ja jetzt nicht unbedingt ein Satz, sagen wir mal, der die Diskussion einfacher macht. Also pass auf, man winkt den Kellner freundlich ran, der fragt dich, was du möchtest. Also meine Frage ist ja eigentlich immer, was ist es? Ja, in der Kaserne vielleicht, wenn man da mit dem Blechen ab von der Gulaschkanone steht. Gut. Ja, gut. Ja, insofern ist das schon gut, ne? Wenn euch langweilig ist, können wir ja würfeln. Irrsinnig spannend. Ja, oder ich weiß schon, bei dem schönen Wetter ist natürlich nicht so toll für euch drinnen zu sitzen. Ihr wollt lieber raus und spielen. Ja, insofern ist das schon gut, ne? Ja, aber vielleicht macht ihr doch mal einen Vorschlag. Was können wir warum machen? Warum feiern wir zum Beispiel nicht den 9. November? Ja, prima. Ey, das könnte hier eine Dauerparty sein. Ja, feiern wir einfach Geburtstag. Geburtstag ist natürlich besser. Ja, genau. Legen wir alle Geburtstage zusammen. Und feiern über Kreuz. Alle auf einen Tag. Genau, richtig. Wie bitte? Ja. Ey, guck mal, nicht auf den Tisch. Mit Apfelsinen im Haar und an den Hüften Bananen. Mit Apfelsinen im Haar und an den Hüften Bananen. Du stehst doch immer so auf Deutschrock. Ja. Jetzt oh, Johnny, du bist so eine Ratte, ey. Jetzt ich glaub schon, ja. Nicht streiten hier. Weg. Johnny, du hast übrigens was vergessen. Volle Pulle. Dieses Toupet. Oh, ist das peinlich. Nee, ist das peinlich. Der alte Mann des Rundfunks. Alzheimer hier wieder on air vor sich hin. Komm, gib's Jürgen jetzt wieder. Nee, du hast jetzt lange genug damit gespielt. Nee. Ja, nee. Doch. So, ja. Und dann gehen wir nach Hause. Gell? Nö. Doch. Nicht. Ich gehe jetzt jedenfalls. Also, tschüss. Tschüss. Tschüss, ciao. Tschüss. Kinder, sind jetzt echt oder ihr hörtet noch zum Band von DD? Da sieht man ja immer nicht durch, wa? Nee, ich bin jetzt in echt, ich wollte nur die nächste Musik erklären. Ist eine Supergruppe, SOS heißt die, ist auf einer russischen Schallfolie. Ich weiß nichts von denen, außer dass sie angeblich aus England kommen oder eben Sibirien. Man weiß es nicht. Could be my big star. 22.30 Uhr. Fritz Kurzinfo. Verschoben. In Bosnien herrscht weiterhin Unklarheit darüber, wann der Waffenstillstand in Kraft treten soll. Die bosnische Regierung habe am Abend erneut erklärt, noch immer seien nicht alle Bedingungen für eine Feuerpause erfüllt, teilte die UNO in Sarajevo mit. Abkommen. Die israelische Armee hat im Westjordanland eine erste Ortschaft an die palästinensische Verwaltung übergeben. Gleichzeitig wurden weitere palästinensische Häftlinge entlassen. Die Schritte sind im jüngsten Autonomievertrag festgelegt. Bericht. Die Zahl rechtsextremer Gewalttaten in Brandenburg geht zurück. Das gab die Landesregierung bekannt. Wurden 1993 noch knapp 1000 Fälle registriert, seien es im ersten Halbjahr 1995 noch rund 170 gewesen. Eröffnung. In Frankfurt am Main läuft die 47. Buchmesse. Das weltgrößte Treffen der Buchindustrie ist bis Sonntag geöffnet. Insgesamt zeigen Aussteller aus 97 Nationen ihre Produkte. Ehrung. Der Nobelpreis für Wirtschaftswissenschaft geht an den US-Amerikaner Robert Dugas Jr. Der 58-Jährige arbeitet auf dem Gebiet der ökonomischen Theorie und Analyse. Und jetzt haben wir das hier noch. Wetter. Temperaturen der Nacht 13 bis 8 Grad, tagsüber heiter und trocken, Höchstwerte 20 bis 24 Grad. Verkehr. Brandenburg A13, A10. In Niederungen verbreitet Nebel mit Sichtweiten zwischen 50 und 100 Metern, das heißt vorsichtig fahren. A10, Dreieck Pankow Richtung Dreieck Schwanebeck. Die Ausfahrt Berlin-Weißensee ist wegen Bauarbeiten gesperrt, eine Umleitung ist ausgeschildert. Berlin-Charlottenburg A100 Richtung Nord. Seit 22 Uhr bis morgen früh 5 Uhr ist die Fahrbahn zwischen den Anschlüssen Kaiserdamm und Spandauer Damm wegen Bauarbeiten gesperrt. Und die Landstraße 102 Ortrand Richtung Elsterwerda zwischen Großkmehlen und Großtiemich Vollsperrung nach einem LKW-Unfall. Der Verkehr wird vor Ort umgeleitet. Du glaubst, deine Zähne werden geputzt. Hä? Guck mal, wie du deine Bürste wieder falsch benutzt. Das ist falsch, das ist horizontal. Benedikt, wann spielen wir im BKA Motorhaus? Vom 13. Oktober bis zum 12. November. Jeweils? Mittwochs bis Sonntag, 20 Uhr. Und was spielen wir da? Eine Mischung aus Jazz, Chanson und Salon-Hip-Hop. Sag bitte 10-mal hintereinander Chanson, Jazz, Salon-Hip-Hop. Chanson, Jazz, Salon-Hip-Hop, Chanson, Jazz, Salon-Hip-Hop, Chanson, Jazz, Salon-Hip-Hop. Pigor singt, Benedikt Eichhorn muss begleiten. Das Günstigste für alle Beteiligten ist, wenn Pigor live erlebt. Nur live ist er richtig. Präsentiert von Fritz. In the club down in Old Soho, where you drink champagne and it tastes just like cherry cola, C-O-L-A cola. She walked up to me and she asked me to dance. I asked her her name and in a dark brown voice she said Lola, L-O-L-A la cola, la la la la la. Like a woman who talk like a man. that we form a la-la, la-la-la-la-la. Girls will be boys and boys will be girls. It's a mixed up, muddled up, shook up world. It's a la-la-la-la, la-la-la-la-la. Reicht euch die Hände. Ist auch der Hunger noch so groß, reicht euch die Hände, lasst nicht los. Denn keiner fängt alleine an, weil's ihm dann gar nicht schmecken kann. Guten Appetit! Yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Achtung, Stimmprobe 1-1-1-1-1. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam. 74 81 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Mann, oh Mann, oh Mann, Probleme kann man haben. Wie zum Beispiel macht man ordentlichen, ausgewogenen Ausdruck, Eindruck. Letzte Woche noch über Deutschland geredet. Wien, christlich, demokratisch, sozialistisch, sozialdemokratisch, liberaler Gesamtdeutscher. Und heute, auch man muss doch mal über Katastrophen reden dürfen. Ja, ich weiß, Einheitsfeier gerade vorbei, 7. Oktober vorbei und in Berlin bald Wahlen. Und hier soll über Katastrophen geredet werden. Hat das was zu bedeuten? Ist das PC? Mir doch egal, aufpassen. Überschrift heute, offenen Auges in die Katastrophe. Und warum so ein Thema? Weil es mir, wie fast alle Themen, auf den schmächtigen, knabenhaften, noch immer knospenden und zugleich doch in voller Blüte stehenden Leib geschrieben ist und ich voller blinden Optimismus davon ausgehe, dass es unter den Hörerleibern, wenn schon nicht gleichgestaltige, so doch gleich beschriebene gibt. Also die toten Hosen runter, T-Shirts rauf und vorgelesen, Politik ist Körpersprache und gülde oder güldet nicht. Liebe tut mehr weh als Steuererhöhung, Traurigkeit ist schöner als Lastenausgleich und Solidarzuschlag, auf die Fresse fliegen, lehrreich als Erstwähler sein. Alles klar? Wenn ihr also schon mal wissend um das, was da kommen mag, eurer inneren Stimme zum Trotz, offenen Auges, im Vollbesitz eurer so oder so gestalteten Geisteskräfte, in eine deutlich als solche erkennbare Katastrophe gerast seid, dann ruft hier an. Wenn nicht, und das sage ich jetzt eurer inneren Stimme zum Trotz, aber offenen Gemütes und im Vollbesitz meiner so oder so gestalteten Geisteskräfte, wenn nicht, dann ruft lieber nicht an. So wirken lassen, denn eine freie Stimme der freien Welt hat wieder mal ihr's gesagt. Überlegen, a little bit Giant Cent hören und dann können wir los telefonieren. Well, what I am to feel around. Giant Sand vor einem guten halben Jahr im Februar im Loft gewesen. Das ist übrigens meine Strategie. Man muss ja eigentlich hingehen zu den Konzerten. Die Konzerte kommen dann mal nach Hause. Da steht man bloß rum, schwitzt, wird gedrängelt und ist neidisch darauf, dass die BHs immer auf die Bühne fliegen. So sitzt man da, kann sich's anhören. Zur Not im Radio. Alles klar, Kinder? Katastrophen? Ja, ich habe noch mal nachgeguckt im Computer, da bei den Ticker-Meldungen. Da ist ja Katastrophe ist ja nicht so häufig, wie man gedacht hat. 3.500 Meldungen sind, da hat der Computer durchsucht und hat so ungefähr 8 Katastrophenmeldungen gefunden. Katastrophen in völlig unterschiedlichen Zusammenhängen. Zum Beispiel die überregionale österreichische Tageszeitung Salzburger Nachrichten begrüßte am Montag die zu erwartenden Neuwahlen in Österreich. Was ist denn um Himmels Willen so schrecklich an Neuwahlen, fragen die Salzburger Nachrichten. Die Wahl ist das Fundament und der größte Schatz der Demokratie zugleich. Und jetzt tut man, als ob Neuwahlen eine Katastrophe wären. Auch ein Beitrag zum Thema. Die vierköpfige Familie Ritterberg, die an der See Urlaub macht, schlittert mitten in die Katastrophe. Im Chaos der Massenevakuierung verlieren die Eltern ihre Kinder aus den Augen. Das Ökodrama, handelt sich um eine Fernsehproduktion, eine Koproduktion von WDR und Arte, setzt die Tradition der WDR-Fernsehspiele fort. Eine schöne Katastrophenmeldung, ne? Dann kommt ja bald Apollo 13 und dann wird Hintergrund gemacht. 13. April 1970. Die Welt hält für 4 Tage den Atem an. Grund: der Mondflug von Apollo 13 droht in einer Katastrophe zu enden. Nach einer Explosion im Sauerstofftank ist das Kommandoschiff 320.000 Kilometer über der Erde lahmgelegt. Eine Katastrophe auf dem Leerstellenmarkt sei nur durch die Gemeinschaftsinitiative von Bund und kann nur durch die Gemeinschaftsinitiative von Bund und neuen Ländern abgewendet werden, hieß es. Der Bund hatte erst Ende August die Einrichtung von 14.500 zusätzlichen außerbetrieblichen Ausbildungsplätzen in den neuen Ländern zugestimmt. Und jetzt kommt eine Meldung, die gewissermaßen eine Folie darstellt für das, was diese Sendung heute erreichen will. Es handelt sich um ein Statement von Caritas International. Eine deutliche Anhebung der Mittel für die Katastrophenvorbeugung halten Wissenschaftler und Experten und Sprechfunker für erforderlich. Öffentliche Gelder stünden oftmals erst dann zur Verfügung, wenn die Katastrophe bereits eingetreten sei, kritisierte der Leiter von Caritas International, Günther Hölter. Darum soll es heute gehen, Katastrophen vorbeugen, und um Katastrophen vorbeugen zu können, muss man wissen, wie Katastrophen sich ankündigen, wie Katastrophen aussehen. Es soll sich um eure Privatkatastrophen handeln und es wäre natürlich besonders schön, weil einfach so Katastrophe, Dachziegel auf den Kopf und jetzt muss man immer wie ein Bekloppter im Blue Moon anrufen, allein reicht nicht. Wäre schon ganz schön, wenn es eine Katastrophe wäre, von der ihr von vornherein wusstet, dass es eine Katastrophe wird. Ihr habt euer Ding weitergemacht und rausgekommen ist, wie zu erwarten war, eine Katastrophe. Ist das bei euch angekommen? Dann hier nochmal die Telefonnummer. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam 74 81 1 1 0. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Hallo, guten Abend, wer bist denn du? Ich bin Tom Arte. Tom Arte? Ja. Tom Arte, echt? Ja. Wir sind ja aber nicht bei Arte-Freundchen. Nee, A-A-T-E. A-A-T-E? Ja. Mit Doppel-A? Nee, mit einem. Ach so, A-R? A-T-E, da bist du ja im Telefonbuch relativ weit vorn zu finden, oder? Na ja. Ist so schön? Ja. Ja? Welche ja. Seite? Hast du ungefähr eine Vorstellung? Nee. Wie viel noch? Nachgucken. Von wo aus rufst du an? Berlin? Ja. Ja? Du weißt nicht, wie viel da noch vor dir sind? Nee. Mensch. Zählt man doch recht ungern. Wie bitte? Das zählt man doch recht ungern. Naja, gut, nicht zählen, aber du könntest doch sagen, also ich stehe auf Seite 1. Naja. Nee? Weiß ich nicht. Ich rufe mich so selten selber an, deswegen. Ach, blätterst du nicht auch manchmal im Telefonbuch, weil es so schön ist, weil seinen Namen gedruckt zu sehen? Nö, da gucke ich mir andere Namen an. Da guckst du dir andere Namen an? Wieso? Du sitzt zu Hause, blätterst in Telefonbüchern auf der Suche nach schönen anderen Namen? Ja. Ja, ehrlich? Na klar. Vornamen oder Nachnamen? Ja, beides. Eher Nachnamen, die sind meistens... Ja? Schöner, ja. Ach, was sind denn, hast du schon schöne Nachnamen gefunden? Ja, nö, da fallen mir jetzt keine ein, aber vielleicht... Aber dann hol doch mal ein Telefonbuch, hol dir mal ein Telefonbuch. Wir suchen ja, jetzt wunderbar. Mal einen schönen Nachnamen. Gut. Ja? Telefonbuch. Wie, hast du da? Ja. Ja, und da ist in der Nähe vom Telefon, wa? Ja, ja. Deine Wohnung ist nicht so groß, oder? Das ist schon, aber... Wie groß ist denn deine Wohnung? Wie groß ist die denn? Groß. Wie viel Zimmer? Also mittelgroß. Wie viel Zimmer? 3¼. Quadratmeter? Wie ist das? Ungefähr. Ja, so... Über 100? 80, nee. Nee? Wohnst du da alleine? Da wohne ich alleine, ja. In 3½ Zimmern ist doch die reine Verschwendung. Ja, ja, im Moment wohne ich alleine, weil kein anderer da ist. Ach, und vorher hat da schon jemand anders gewohnt? Ja, da wohnt auch demnächst, ja. WG oder weiblich? Bitte? WG oder weiblich? Oder weibliche WG? Oder weibliche WG? Männliche WG. Männliche WG? Ja. Und warum ist die ausgezogen, die männliche WG? Die ist nicht ausgezogen, die ist im Urlaub. Und im Urlaub? Aha. Warum fährt denn die alleine in Urlaub? Ja, die sind beide im Urlaub, keine Ahnung, zusammen. Wären beide? Naja. Da wohnt da noch jemand? Ja, ja. Zwei Kerle? Zwei Kerle, ja. Und du? Ihr seid zu dritt? Ja. Sind die beiden ein Paar? Nee. Nur so Freunde? Ja. Jeder hat ein Zimmer? Ja. Und in dem halben trefft ihr euch zum Skatspielen? Ja, im Viertelzimmer. Wie? Im Viertelzimmer ist das. Das halbe Zimmer ist ein Viertelzimmer? Ja, das halbe ist ein Viertelzimmer. Drei ein Viertelzimmer. Ja. Und wie sieht ihr, was macht ihr da? Ist das Gemeinschaftszimmer? Ja. Was macht denn ihr da so? Trefft ihr euch manchmal abends? Ja, immer so rum und ja, Partys. Was machst denn du eigentlich beruflich? Was mache ich denn? Ja, das wirst du doch wissen. Ja, das vergesse ich oft. Ja? Also ja, ich stehe auch morgens manchmal auf und weiß nicht mal, wo ich da hingehen soll. Und wahrscheinlich in die Schule, wa? Nee, das ist schon ein bisschen her. Uni? Ja, manchmal. Oder Arbeitsamt, Stütze abholen? Nee. Nee, was denn? Ja, Uni ist schon richtig. Uni? Und so tun, als ob studieren? Hm? Nee, nur eingeschrieben, um dann bei der TUS mal schwarz arbeiten zu können, wa? Oder? Ja. Genau so, ehrlich? Ja. Ja? Na klar. Letztens mal einen schönen TUSMA-Job gehabt schon wieder? Ach nee, war ich jetzt lange nicht mehr da, ist immer so anstrengend und bla. Ach Gott. Ja, jetzt du nur mal als TUSMA, mein Freund? Nee, mein Lieber. Geh mal hin, das ist ein schönes Erlebnis. Nee. Sag mal, hast du dich nur an der Uni eingeschrieben, um bei der TUSMA arbeiten zu können und wieder festzustellen, dass Arbeiten sowieso scheiße ist und jetzt machen doch alle so. Studierst du weder und weder studierst du noch TUSMAisierst du? Ja, denkst du, es gibt Studenten, die studieren? Aber das ist doch die reine Asozialität, die du hier jetzt zelebrierst. Hast du reiche Eltern? Nein. Wo kommt denn das Geld her, was du abends so verspielst? Das ist eine gute Frage. Und vertrinkst, ja, das ist eine sehr gute Frage. Tja, wo kommt das her? Du musst doch ungefähre Vorstellung haben, wo das Geld herkommt. Hast du ein Konto wahrscheinlich? Ja. Ja? Da müssen doch manchmal so... Das landet immer so drauf. Da müssen doch so Habensummen raufkommen. Bitte? Da müssen doch so Habensummen raufkommen. Haben. Ja? Ah ja, haben. Ist da nicht eine Quellenangabe, von wo das Geld kommt? Nö. Wenn da Geld kommt. Den Kontoauszug gucke ich mir nicht an. Hauptsache, das Geld ist so da. Ach so. Ja. Du willst da ja nicht dran rühren. Du denkst, das ist ein Geheimnis. Da kommt irgendwie Geld drauf. Wenn man jetzt nachfragt, sich drum kümmert, könnte möglicherweise die Quelle versiegen. Ich glaube, die wollen auch eher anonym bleiben, die Spender, insofern. Soll ich dir meine Kontonummer durchsagen? Deine? Nee, du kriegst jetzt schon alle, war dein Geld, oder? Ja. Ja? Was machen die anderen Bäden beruflich? Ach, ist ja mal interessant. Einblick in eine Männer-WG. So was Ähnliches. Ja. Wie händelt ihr da zu dritt? Plus in einem Viertelzimmer, wie händelt ihr denn da Frauenbesucher? Ja, die müssen natürlich vorher telefonisch angemeldet werden und so, nicht wahr? Ach, und dann tagt bei euch das WG-Plenum? Ja, ja. Und dann wird ihr gewissermaßen abgestimmt? Mhm. Aber ihr habt jetzt nicht so Doppelstockbetten, dass ihr dann alle in einem Zimmer schlaft, sondern hat jeder sein Zimmer und jeder sein eigenes Bett. Ja. Und auch jeder seinen eigenen Fernseher? Nein. Aber wenn man jetzt mal mit einer Freundin einen schönen Film gucken will? Naja, dann kann man sich den ausleihen oder klauen oder... Ach, dann wird er rübergeholt. Ja. Ihr habt nur einen Fernseher? Der wird dann ins Zimmer. Wie? Zwei Fernseher? Ach so, aber einer darf dann nicht kicken. Ja, einer darf nicht. Einer muss Rotwein. Einer ist öffentlich und einer ist privat. Einer ist öffentlich, einer privat und der dritte muss dann Rotwein trinken. Ja, der dritte muss, ja. Ja, und wie viel Radius habt ihr da? Ja, keine Ahnung. 1, 2, 3, 4, ja. 5, 6, 7. Echt, so viel? Ja, ja. Aber das ist ja prima, da kannst du ja total schön heil machen, wa? Kann ich, ja. Die ganze Wohnung bis zur Decke zum Beispiel mit Sprechfunk füllen. Ja. Ja, dass man kaum noch Steuerung machen. Dass man kaum noch Luft kriegt. Ja. So, hast du denn jetzt Telefonbuch, hast du draußen? Ja, jetzt habe ich das wieder. Mein Gott. Jetzt such mal einen schicken. Du redest auch immer im Kreis, oder biegst du irgendwo ab? Naja, erstmal kleine Kreise und dann werden die Kreise immer größer. Ah, hier heißt jemand Tourist mit Nachnamen. Tourist? Ja. Ach, das ist ein schöner Name. Ja. Tourist und Service heißt. Ey, herzlichen Glückwunsch, du hast das Branchenfernsprechbuch gegriffen. Nee, habe ich nicht. Nee, echt nicht? Nee, da steht vorne, was steht denn da drauf? Telefonbuch steht drauf. Ach, das ist doch kein schöner Name. Such mal einen richtig schönen Namen. Was ist denn ein schöner Name? Naja, weiß ich nicht, wollte ich ja von dir wissen. Ja, du sagst ja, du suchst immer schöne Namen. Buchstaben und dann such ich den Namen. P. P, nee, das ist R bis Z ist es. R bis Z? Ja. T. T, bin ich ja gerade. Bist du gerade, siehst du? Was haben wir denn da schön? Toho. Togo? Nee, Toho. Turbo? Nee, T-O-H-O. Toho. Ja, und Toffen. Wie heißt denn Toffen mit Vorname? Toffen ist ja auch ein schöner Nachname. Nee, ist das eine Frau, dass man die heiraten könnte? Dann würde man selber Toffen heißen. Wie heißt denn mit dem Vorname? Nachnamen Jalil. Jalil. Ach, mit dem Nachnamen. Vorname war Toffen. Na, Vornamen Toffen kann man doch nicht heiraten. Toffoli, Toffote, Toft, Toga. Toga gibt's auch. Imam Toga. Ja. Wie heißt denn du mit dem Vornamen? Tom. Tom Toga, wäre doch klasse. Ja, wäre ja nicht schlecht. Ey, und dann eine Gitarre, kleinen Verstärker, zack, auf die Bühne. Ja. Ey, wärst du groß, dicke da. Hä? So, jetzt schlagen wir wieder einen größeren Kreis. Da war die Gitarre. Tom. Hä? Jetzt schlagen wir mal einen größeren Kreis. Hast du eine Gitarre? Ja. Ehrlich? Machst du Musik? Ja. Na, das muss ja sein. Bei der an der Uni eingeschrieben, bei der TUS mal nicht arbeiten, dann kann man ja nur noch Musik machen, oder? Ja, Unfalls muss man ja machen. Echt? Ey, dann mach mal ein bisschen Musik. Ach, nee. Doch, offenen Auges in die Katastrophe. Ja? Da die Sendung schlechte Musik mit einer Hand. Löst sich selbst wieder ein. Wieso denn? Du kannst doch den Kopfhörer zwischen die Ohren klemmen. Außerdem kannst du den auch vor dir auf den Tisch legen. Und davor das Schallloch von der Gitarre stecken. Aber du hast natürlich nur eine elektrische. Das war eine akustische. Eine akustische. Dann hol mal jetzt die akustische Gitarre ran. Bitteschön. Ach, na, da bin ich ja jetzt aber was von gespannt. Nee, ich hab gar keinen Bock zu spielen. Doch. Ey, das soll doch eine Katastrophensendung werden. Also insofern kann nichts passieren. Moment, dann spielen wir ganz katastrophal. Ich werde mir in den Arsch beißen, dass ich wieder einen Hörer aufgefordert habe, Musik zu machen. Moment, dann werde ich dir ein bisschen verstimmen. Nee, nicht verstimmen, das reicht schon. Ey, das reicht doch schon, nicht spielen zu können. Da muss der Gitarre nicht noch verstimmen. Ja, verstimmen wir so, Moment. Los, jetzt mach mal. Nee, Moment. Was spielst du immer so? Gitarre. Ja? Spielst du manchmal, aus welchem Grund spielst du Musik? Ja, das ist eine gute Frage. Ich habe irgendwann angefangen, dann konnte ich nicht mehr aufhören. Also, nee, sei mal ganz ehrlich, warum hast du überhaupt angefangen? Da gibt's doch so eine Idealvorstellung. Ja, ich wollte mal sehen, wie das ist. Und wie ist es? Toll. Ja? Ja. Ja? Auch schon mal so richtig auf der Bühne gestanden? Mhm. Ja? Und unten sind sie alle völlig durchgeknallt, weil du so bezaubernd Gitarre gespielt hast und alle haben deine flinken Finger bewundert? Ja, und wie du mit dem langen Haar so nach vorne und nach hinten werfen konntest? Genau. Ja, und sich Schweißflecken auf dem weißen T-Shirt gebildet haben? Nee, das war schwarz. Du auf dem schwarzen T-Shirt? Sieht mal leider mal schlecht. Warst du da auch schon mal geneigt, dein T-Shirt ins Publikum zu werfen? Ja, aber... Hätte schon einer irgendwie auf rufen müssen, wa? Mystische Triebe. Ja. Gut, hast du selber so Songs geschrieben? Ja, aber die... Die verrätst du nicht, wa? Die sind Geheimnis, sonst werden die bloß gecovert und geklaut. Die sind alle nicht angemeldet beim Musikverlag. Ach so, ey, das bringt jetzt hier GEMA-mäßig sowieso nichts. Nee, kriegst du nichts. Nö. Insofern würdest du jetzt lieber irgendwas covern? Nee. Na, was willst du denn spielen? Ich improvisiere eine Katastrophe. Nee. Mach mal jetzt ein ordentliches Lied. Ey, Tom. Ordentliches Lied geht jetzt nicht mehr. Tom, sonst. Na, dann fliegst du raus. Dann machen wir Schluss jetzt an der Stelle. Doch, tschüss, Tom. Nee, Moment, oder? Letzte Chance. Nee, doch, ein ordentliches Lied? Nee. Ordentliches Lied? Ich sag dir aber, tschüss, Tom. Schweinehund. Tschüss, Tom. Weg ist er. Oder? Tom, du hast noch ein bisschen Überlegungszeit. Bist du noch da? Nee, ich sag dir was. Ja, dann ist es weg. Hörst du? Du sag mal was. Siehst du, du bist nicht zu hören. Weil ich hab den Regler runtergezogen. Sag mal nochmal was, Tom. Mach ruhig Krach auf deiner Gitarre. Mach irgendwas. Kannst sie zertrümmern, Hu-mäßig. Kannst den Tisch umreißen, Gläser an die Wand werfen. Hm, alles. Tom, bist du noch da? Ja. Siehst du? Ich hab das hier voll in der Hand. Gut. Hast du dir überlegt? Willst du jetzt ein Lied spielen? Nee, ich sag... Weg. Tom, überleg dir das. Noch eine Minute. Ich geb dir noch... Wie lange gebe ich dir noch Zeit? So viel, wie mir passt. Tom? Ja. Du merkst, ich regle hier ganz scharf. Tom? Regler sind... Zack, weg ist er. Tom? Tom, Musik? Nee. Tom, jetzt aber. Tom! Ich sag dir, was innerer Schweinehund heißt. Nee, will ich gar nicht wissen. Innerer Schweinehund, wenn Johnny das nicht weiß, dann brauche ich das auch nicht wissen. Und dann brauchen wir hier keine belehrenden, angeberischen Anrufer, die hier auf die Kacke hauen, öffentlich-rechtlich, aber nicht, sich nicht imstande sehen, mal ordentlich ein Lied zu spielen. Tom, bist du noch da? Ja. Oh Mann, Tom, spiel doch mal eine Musik. Nee, nachher. Nee. Nochmal, dann über. Nee, Tom, jetzt. Ich mach ein Kuttner-Lied, du wolltest ein Kuttner-Lied. Nee, du sollst es mal jetzt spielen. Nö, jetzt hab ich keine Lust. Tom, sag mal ganz schnell was und dann kann ich immer zack, zack an ausmachen. Das hört sich bestimmt klasse an. Sag mal irgendwas. Lies mal irgendwas. Klasse, ist wie Ohren auf Ohren zu, wa? Ja. Ohne, dass der Hörer die Hände... Kann ich aber auch alleine. Nee, klingt nicht so gut. Mach mal nochmal. Was? Mach mal nochmal. Klingt nicht schlecht. Tom, hast du jetzt überlegt mit dem Lied? Ja, es war doch schon eins. Na, dann ist vorbei. Tschüss, Tom. Ciao. Mann, ey. Wir haben ja nicht über Katastrophen geredet. Da ist schon wieder eine da. Wer bist denn du? Hallo, hier ist Danilo aus Berlin. Wer ist da? Danilo. Der Lilo? Danilo. Danilo. Tag, Danilo. Ja? Bist du dann Katastrophen erfahren? Ja, kann man so sagen. Kannst du auch Musik spielen? Nee, das kann ich nicht. Nee? Nee. Du hörst nur Musik? Ja, das mache ich. Gute oder schlechte? Schlechte. Relativ. Relativ, ja. Relativ schlechte. Nee, so würde ich nicht sagen. Sondern? Relativ gute. Relativ gute. Ja, aber das ist ja nun geschmacksbezogen, oder? Ja, mach mal ein Beispiel. Na, ich höre so... Oh. Ja, das ist schon schlecht, was? Ui, ja. Dann reden wir lieber doch nicht über Musik. Na gut, dann nicht. Wie alt bist denn du? Ich bin 18. Mit 18 schon Katastrophen erfahren, wirklich? Ja. Ja, und auch selbst verschuldet offenen Auges in eine Katastrophe gerast? Manchmal schon. Einmal reicht ja, um hier anzurufen. Na gut. Wie sah sie denn aus, deine Katastrophe? Ja, zum Beispiel. Ah, ja, blond, toll, super Frau gewesen, nee? Nee, ich hab zum Beispiel schon mehrfach Wasserrohrbusche erlebt. Naja, lieber in dieser krisengeschüttelten Welt jetzt auf Wasserrohrbrüche zu verweisen, ist ja vielleicht doch ein bisschen vermessen. Ist eine Katastrophe? Und ja, inwiefern waren die... Wenn man knietief im Wasser steht, ist das schon eine Katastrophe, oder? Knietief glaube ich dir ja nicht. Ey, das gibt doch keine Wohnung, die so durchdicht schließt, dass man knietief im Wasser stehen könnte. Na, da hast du aber keine Ahnung, wie das bei uns... Du hast ja doch wahrscheinlich nicht mal die Fußsohlen nass gemacht, weil du immer noch mit Plateauschuhen rumrennst, um ein bisschen größer zu sein. Sowas zieht nicht an. Ja, sei dir nicht so sicher, wie groß bist denn du? Wie groß? Na, da hast du es aber bitter nötig. Siehst du, da hättest du es aber bitter nötig, um bei den wirklich flotten Frauen zu landen. Was? Plateauschuhe? Plateauschuhe. Nee, ich hab eine... Ey, hier spricht jemand, der Erfahrung hat damit. Was? Der Erfahrung hat mit Leuten, die Plateauschuhen tragen. Nee, das ist nicht für mich. Ich höre das sofort jemandem an, ob das ein potenzieller Plateauschuhträger ist. Ach so, Sag du mal potenzieller Plateauschuhträger. Nee, ich bin potenzieller Turnschuhträger. Nee, sag mal potenzieller Plateauschuhträger. Sag das bloß, meistens schwierig. Potenzieller Plateauschuhträger. Ja, siehst du, da kommst du schwer ins Stottern. Ja, das ist... Hast du noch Zweifel, warum ich im Radio bin und du nicht? Was? Hast du dir mal überlegt, warum ich im Radio bin und du nicht? Ja, weil du besser reden kannst, wa? Richtig! Gut, ich... Oh, das hast du aber schön gesagt. Ja, wa? Echt, jetzt hast du mein Herz aufgeschlossen, jetzt können wir ganz, ganz lange miteinander quatschen. Gut. Ja, und uns richtig so sprachemäßig aneinander kuscheln. Gut. Ja, du musst aber dazu ein bisschen kuscheliger werden, müsstest du da. Ach, ich muss auch noch kuscheliger werden. Ja, von der Stimme her reicht. Gut, ich probier's. Ja. Jetzt wollen wir hören, der Hörer kuschelt. Ja, gut, okay. Oh, zieh die Schuhe aus, setz dich hin. Gut, mach ich. Sag mal, aber Wasserrohrbrüche sind doch jetzt nicht Katastrophen, in die man selbst verschuldet offenen Auges raten könnte. Doch, wenn man am Rohr werkelt, schon. Ach, am Rohr gewerkelt. Und dir war von vornherein klar, das kann nur brechen? Nee, das war mir vornherein nicht klar. Dann hätte ich es bestimmt nicht gemacht. Aha, wo war denn das Wasserrohr? Das ist bei uns im Bad. Bei euch im Bad, wohnt ihr in einem Mietshaus oder in so einem Ja, in einem Mietshaus. In einem Mietshaus. Aber wenigstens, kein Altbau, ist ein Neubau. Wenigstens oben weiter? Ja, im 6. Ach, prima. Und dann, wieso bist du da überhaupt, wieso geht man als normaler Mensch ans Wasserrohr ran? Na, wenn es ein bisschen tröpfelt. Da wolltest du die Dichtung nachziehen. Ja, und dann wusstest du wieder nicht, was rechts und links ist, wa? Nee, das habe ich gewusst, aber es ist nicht am nächsten Sonntag sind Wahlen, in 2 Wochen. Passt bloß auf, ja. Ach ja, jetzt soll wieder politisch werden. Nee, naja, also es liegt doch jetzt aber nah. Ja, okay, gut. Ja, okay. Wenn man sich selber schon am Wasserrohr verwechselt. Du bist 18, ja? Ja. Gehst du schon wählen? Na klar. Dann bist du Erstwähler. Warte, ich bin jetzt Wähler? Erstwähler. Ach, Erstwähler, ja. Bin ich. Ja, denn also pass bloß auf, nimm da deine Wasserzange oder deine Rohrzange mit. Und zwar lokal und lass dir das alles nochmal ordentlich erklären. Meinst du, dass sie mich damit reinlassen? Lassen die dich mit einer Rohrzange ins... und dann hast du daran rumgeruckelt? Ja. Und dann kam Wasser raus. Naja, erst ganz wenig, aber dann habe ich das Wasser von vorne gesehen. Dann hast du noch mal ein bisschen, weil du noch weiter geruckelt hast. Nee, ich wollte die Zange dann wieder wegnehmen und dann hat sie geknallt. Ach, und dann ist richtig ein Loch reingebrochen und das Wasser rausgeschossen. Also, das war ja schon eine Fontäne. Meine Schwester und meine Mutter, die haben das bloß von der Seite gesehen. Ich hab's von vorne gesehen. Jetzt sag mal nochmal deinen Namen. Danilo. Danilo. Und jetzt überlege bitte, was waren denn deine ersten Worte? Meine ersten Worte? Nachdem das Wasser rauskam. Lass mich raten. Oh, scheiße. Genau. Ja. Kann man bei dir was gewinnen? Was? Ich bin nämlich so ein guter Rater. Ich rate so oft und hab ganz oft recht und gewinne nie was. Naja, ich kann dir höchstens einen Fax schicken. Einen Fax? Wenn du mir eine Nummer gibst, dann schicke ich dir einen Fax. Nö, schick mir was Schicket, irgendwas Schicket. Kein Fax. Naja, vielleicht erstmal einen Fax mit einer Ankündigung für das, was du mir eigentlich schicken willst. Einverstanden? Gut, ist eine Idee. Sag die Faxnummer gleich mal durch, wa? Warte mal, kleinen Moment, ich schicke dir einen Fax. Ja, leg mal die Wasser, leg mal die Rohrzange weg. Ja, na, die habe ich jetzt nicht in der Hand. Gut, okay, sag mal. Oh, scheiße, prima, erste Worte. 0331 für Potsdam. 0331. 721. 721. 3983. 3983. Ja, wer Mensch, wenn jetzt junge Hörer oder Hörerinnen schöne Katastrophengedichte oder eine ganz kurze Katastrophenerzählung oder irgendwas anderes Katastrophales haben, könnten sie natürlich auch hierher faxen. 721 39 83 in Potsdam. 721 39 83. Ich hoffe, das ist angekommen. Ja, das ist angekommen. Ja, bei dir schon, bei den anderen kann ich es ja nicht kontrollieren. Ja, die anderen hören dich ja wohl im Radio, oder? Die hören mich im Radio, aber ob da was ankommt, da habe ich arge Zweifel. Na, werden wir ja sehen. Ja, werden wir sehen. Lass mal sagen, ob was angekommen ist. Okay, und du schickst mir jetzt einen schönen Fax? Ja, ich schicke dir jetzt einen schönen Fax. Ey, willst du nicht lieber der Mutti geben und die soll dann faxen? Wieso, denkst du, traust du mir nicht? Na, wer weiß, du versuchst ja die Graustufen einzustellen und dann platzt das Gerät. Nee, ich habe schon genug Faxe verschickt, also... Da ja. Das hast du dir damals auch gesagt, als ich habe schon oft genug Wasserrohre repariert. Da muss ich mir keinen Kopf machen. Das hatte ich eigentlich noch nie gemacht. Dann, oh, scheiße. Ich danke dir für deinen Anruf, Danilo. Gut, okay. Tschüss. Tschüssi. So, wen haben wir hier? Weg. Tag, wer bist denn du da? Hallo, kurz noch. Ja. Das ist der Henry. Tag, Sir Henry. Das Thema ist heute... Offenen Auges in die Katastrophe. Ja. Ja, ist dir das schon mal passiert? Wie bitte? Ist dir das schon mal passiert? Was nochmal Weg in die Katastrophe? Mit offenen Augen in die Katastrophe rast. Offenen Augen. Also etwas machen und wissen, das kann nur katastrophal enden. Ja, katastrophal enden. Das kann ich dir genau sagen, was so ein Fall ist. Zum Beispiel, als ich letzte Woche, also beziehungsweise vorletztes Wochenende, nur schon nach Hause gefahren bin mit der Bahn. Da konnte ich nur denken, das endet katastrophal. Oh, die Geschichte, die hatten wir doch aber schon in der letzten Woche, oder? Ja. Mann, Sir Henry, das macht aber nicht einen besonders aufgeweckten Eindruck, wenn man zu verschiedenen Themen immer dieselbe Geschichte erzählt. Nö. Wobei andererseits macht es vielleicht auch einen hyperintellektuellen Eindruck, wenn man gerade zu jedem Thema erzählt man immer wieder dieselbe Geschichte. Ja, ich kann ja auch noch eine andere anreißen. Und gewinnt ja immer neue Aspekte ab. Ja. Also die andere Sache war zum Beispiel, heute haben wir aus Langeweile mehr oder weniger Tischfußball gespielt. Und da ich in der Kunst des Tischfußballspiels noch nicht so bewandert bin, habe ich mir überlegt, das kann eigentlich nur katastrophal enden. Und Sir Henry, ich muss dir da ins Wort fallen. Ich glaube, dass Tischfußball nicht gerade unmittelbar in einem Bereich ist, in dem sich wunderbare, lehrreiche, den jeweiligen Menschen tatsächlich tief betreffende Katastrophen abspielen. Na doch, können. Lass mich doch vollenden. Ich habe ja letztendlich einen blauen Finger dann organisiert. Also letztendlich habe ich meinen Finger so geprellt, dass mir unterm Nagel alles blau angelaufen ist. So, Henry, jetzt halt mal deinen Finger hoch. Ja, der hängt schon oben. Schau ihn dir mal an. Wie bitte? Schau ihn dir mal an. Ja, violett. Und dann schau mal noch höher und stell dir jetzt mal das Ozonloch vor. Ja, das Ozonloch. Und jetzt vergleich die mal Bäder allein von der Größe her. Von der Farbe ganz zu schweigen. Das habe ich jetzt auch eigentlich ziemlich stark gemerkt, dass hier das. Mann, Sir Henry. Dass die letzten Sommer jetzt ziemlich windarm gewesen sind. Und warm und so. Das hast du auch immer wieder mit blauem Finger, den du in die Luft gestreckt hast, festgestellt. Wie bitte? Ja, da hast du genial den Bogen geschlagen vom erhobenen Finger. Ja, bloß vorhin, als du das Thema jetzt gerade noch so nanntest, da dachte ich schon, dass da irgendwas anderes jetzt kommen soll. Ich hatte eigentlich mir das schon überlegt mit der Klimasituation. Ja, es sollte jetzt auch nicht unmittelbar die Klimasituation kommen, sondern wie man selbst doch tatsächlich einen wirklichen Zusammenbruch erlebt hat. Oder also wirklich, also das, was man Katastrophe eben nennt. Und da aber eben Ringeraten, Ringerast ist. Augen auf und den Fuß auf dem Gaspedal des Lebens. Verstehst du? Ja, doch lebe ich ja, ich meine. Ja, und du hast jetzt irgendwie als Engel was erzählen? Ich bin letzte Woche gegen Baum gefahren und jetzt schwebe ich irgendwo. Nee, du sollst ja nicht erzählen. Aber es gibt doch unterschiedliche Katastrophen. Familienkatastrophen, Beziehungskatastrophen, Bildungskatastrophen. Bildungskatastrophen. Sportkatastrophen. Zivildienstbildungskatastrophen. Zum Beispiel, ich bin nämlich mal mit Skier gefahren, was ich ganz selten mache und was ich auch nie wieder machen werde. Ja, Skifahren werde ich. An zwei Tagen. Einmal bin ich den Hang runter und da war so ein kleiner Hügel und zack bin ich gesprungen und bestimmt anderthalb Meter weit geflogen und kam mir richtig wie ein Skispringer vor. Und dann habe ich das am nächsten Tag nochmal gemacht und habe aber dann festgestellt, dass unterhalb dieses kleinen Hügels, von dem ich adlergleich eigentlich abgehoben bin am Vortage noch, dass da unten der Schnee quasi geschmolzen war. Und hatte dann ungefähr eine knappe Sekunde Zeit, die mir bevorstehende Katastrophe mir auszumalen und zu genießen. Und bin dann voll im Schlamm in der Eierpampe gelandet, was natürlich, wo der Reibungskoeffizient natürlich ein viel, viel höherer ist, so dass mein Unterkörper wesentlich langsamer war als mein Oberkörper und mein Oberkörper dann in quasi physikalisch vorauseilendem Gehorsam mein Bein voranraste und ich dann wunderbar, da war dann der Reibungskoeffizient wieder relativ gering, auf dem Sojans körpermäßig da lang geschlittert bin. Gibt's das schon auf Video? Das gibt's leider, Gott sei Dank nicht auf Video. Hast du jetzt schön detailliert beschrieben. Ja. Mir jetzt auch, als ich mit meinem Snakeboard über eine riesen Rabatte drüber gesprungen bin und dachte auch so, ja, das wirst du mit Sicherheit doch nicht schaffen, aber ich wollte es halt einfach probieren und so mitten in der Luft ist man ja eine ganze Weile in der Luft dann. Und ja, und hat eine Menge Zeit zu überlegen, wa? Da ich so schon den Boden aufkomme und denke, scheiße, du landest irgendwie schräg, ja, und dann hat es mich natürlich hingehauen und der von dir angesprochene Reibungskoeffizient ist natürlich wesentlich größer auf Asphalt als auf dem Schnee. Die Folge war lauter Schürfwunden. Na siehste, also wirklich. Das ist doch schon mal schön, ja? Ach, da, es ist schön so zu fliegen. Ja, da wird doch dann gewissermaßen Dummheit körperlich erfahrbar. Ja, aber die auf jeden Fall ist es ein Reiz, den Flug zu betrachten, von oben sich so schön zu sehen, wie man da fliegt und wie man über diese Rabatte drüber fliegt, schönes Fluggefühl, also wie ein Vogel, viel besser. Dann kann man noch natürlich schön Style reinbringen, würde ich mal sagen. Und es wird interessant. Ja, und der Reiz ist natürlich da, ob man diesen Sprung steht oder nicht. Wenn man nicht steht, da hat man natürlich Pech, aber das ist Berufsrisiko. Und wenn ja, dann hat man was geschafft. Dann hat man sich quasi selbst was bewiesen. Ist klar. Ich danke dir für deinen Anruf, Sir Henry. Okay, ja, und begebe mich jetzt weiter auf die Suche nach übers handwerkliche und sportlich-körperliche hinausreichende, zum Beispiel eine seelische Katastrophe. Wünsche ich dir und einen schönen Abend. Wunderbar, vielen Dank. Ich gehe ins Bett, tschüss. Tschüss. Kinder, liebe Kinder, Seelenkatastrophen wären jetzt fast angesagt. Aber vorher spielen wir nochmal euch zur Überlegung ein richtig klassisches Westlerlied. Den Ostlern wird's ja immer vorgeworfen, dass sie so eine sind. Von den Westlern heißt es immer, dass sie besser Westler sind. Stimmt ja nicht so unbedingt. Aber hier singt eine große alte Dame, die große alte Lieder zu singen versteht von ihrer Heimweh, von ihrem Heimweh nach dem Westen. Ich hab so Heimweh nach dem Kurfürstendamm. Ich hab so Sehnsucht nach meinem Berlin. Und seh ich auch in Frankfurt, München, Hamburg oder Wien, die Leute sich bemühen. Berlin bleibt doch Berlin. Ich hab so Heimweh nach dem Kurfürstendamm. Berliner Tempo, Betrieb und Tamtam. Hätt ich auch ohne Wohnung, wann wär sie noch so neu? Ich bleib Berlin, meiner alten Liebe treu. Alles, was gut war, das kommt mal zurück, wenn darüber auch Zeit vergeht. Aus Glück oder Pech, und aus Pech wird auch Glück, solange die Welt sich dreht. Unser Brandenburger Tor hat schon so vieles gesehen und mit Schnauze und Humor, da wird's schon weitergehen. Ich hab so Heimweh nach dem Kurfürstendamm. Ich hab so Sehnsucht nach meinem Berlin. Ich hab so Heimweh nach dem Kurfürstendamm. Ich hab so Sehnsucht nach meinem Berlin. Und seh ich auch in Frankfurt, München, Hamburg oder Wien, die Leute sich bemühen. Berlin bleibt doch Berlin. Ich hab so Heimweh nach dem Kurfürstendamm. Berliner Tempo, Betrieb und Tamtam. Hätt ich auch ohne Wohnung und wär sie noch so neu. Ich bleib Berlin, meiner alten Liebe treu. Ich bleib Berlin, meiner alten Liebe treu. Ach, Hilde, Mensch, die ist jetzt auch bald im, als Film zu sehen. Kinder, die ersten Faxe kommen hier an. Zum Beispiel, aber ich lese die nicht immer alle vor. Eine mir spontan einfallende Katastrophe sind Radiomoderatoren, die. Mehr lese ich davon nicht vor. Und hi, Kutner, ich habe mir eben mal deine Nummer aufgeschrieben und so auf eben Uhr zugehört, über was das heute jeden tut. Kann nur sagen, na, eine echte Katastrophe ist es, dass ich jeden Dienstag Sprechfunk höre. Ich meine, irgendwann verblödet man doch von dem Zeug. Und außerdem ist es eine echte Katastrophe, dass ich gerade Fritz nicht mehr in Stereoempfang tut. Ciao. One of the three Henry Brothers. Wer weiß, wer das sein macht. Und hier ist bloß einfach ein schönes Fax. Wenn ihr noch Lust habt, ein bisschen rumzufaxen, 721 39 83 in Potsdam. Vielleicht ein bisschen substanzieller zum Thema, ja? Wäre ja durchaus nett. Tag, wer bist denn du? Tag. Guten Tag. Hallo? Ja. Kinder, da darf ich mal erst nochmal noch was sagen? Ich komme hier kaum zu Wort. Ja? Ja, wer bist denn du? Ja, ich bin der Stefan. Stefan, ich wollte nur die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter sagen. Ja, darfst du sagen. Ja, 0331 für Potsdam, 721 39 32. Da ist der halbautomatische Anrufbeantworter dran. Und ich muss nochmal erklären, was ein halbautomatischer Anrufbeantworter ist. Ein halbautomatischer Anrufbeantworter ist ein total netter junger Mann, der da, oh, jetzt, dann haben wir nachher nur weibliche Stimmen nächste Woche auf dem Band. Ach, ist der nett und so ein Charmeur. Und der nimmt eure Anrufe entgegen. Kurze Katastrophenmeldung, zeichnet die auf Band auf und wir können sie uns dann am Anfang der nächsten Woche anhören. 721 39 32. Das ist der halbautomatische Anrufbeantworter, den muss man anrufen. Jetzt klingelt's bei ihm schon und er fängt wieder an zu schleimen wie ein Verrückter. Wenn man einen Fax schicken will, 721 39 83. Und wenn man hier anrufen will, 74 81 110. Meine Schuhgröße ist 43, Konfektionsgröße 44. Jetzt haben wir ein paar Zahlen genannt, wa? Wie war dein Name? Stefan. Stefan? Stefan und Julian. Ja. Ja, Tag Stefan. Hi. Du bist schon offenen Auges in eine Katastrophe geschlittert? Ja, ich bin auch schon in eine Katastrophe geschlittert. Ja, sag mal ein Stichwort. Das war so ähnlich wie bei dir. Du bist doch da so beim Skifahren gesprungen. Ja. Ja, ich fahr Snowboard. Und für mich war das eine totale Katastrophe. Hatten wir aber eben schon. Sir Henry, der irgendwie über die Hecke wollte. Und irgendwie daneben gelandet ist. Ja, ich hab mir aber richtig was Böse neu getan. Ach, schön. Warten. Ja, na, ich bin dann so gefahren, wa? Wollte dann so einen coolen Jump machen und knick voll mit dem Knie zur anderen Seite. Naja, Kreuzband gerissen, ne? Und der Rest war natürlich vom Urlaub versaut. Wo ist denn das Kreuzband? Das Kreuzband ist beim Knie. Das geht da unter der Kniescheibe so kreuzig. Ach so. Und wie nähen die das wieder zusammen? Ja, das haben sie mir rausgenommen, das Ding nicht mehr. Ach, rausgenommen? Ja. Und was hast du jetzt drin? Ein Schlüppergummi oder was? Ja, nischt. Ja, nischt? Und, ja. Jetzt schlackert das Bein so unten rum, oder wie ist das? Das sind zwei Kreuzbänder. Das ja. Eine fehlt und das andere ist noch drin. Ach so, und jetzt musst du aber ein bisschen vorsichtig sein, dass das eine noch den Rest des Lebens reicht. Hey, was? Du musst jetzt ein bisschen vorsichtig sein mit dem Knie, dass das eine Kreuzband, was drin ist, noch für den Rest des Lebens reicht. Na, das andere wurde trainiert, sodass das jetzt genauso stark ist, ah, ja. Zwei zusammen. Ach, echt? Ja. Braucht man ja nicht zwei. Im Grunde, ja, der zweite nicht. Kreuzband ist sowas wie ein Blinddarm. Naja, nicht direkt. Überflüssig. Schon besser, wenn man zwei hat. Wieso? Wenn dein eh nicht so stark ist? Ach so, naja, dann hat man den immer zum Reißen. Na, wenn mir das eh jetzt auch noch zerreißt, zeigt ein Scheiß. Dann ist doof, ja. Wie alt bist du? Ich bin 16. Oh, du hast aber noch eine Weile vor dir, ey. Bestimmt, sag mal, 60 Jahre muss das reichen. Ja. Pass schön auf. Ich danke dir für deinen Anruf. Man kann auch eine Plastik drin machen. Aber das, ja, ach, dann machen die mit Geld, bald gibt's neue Beine und alles, muss der keine Gedanken machen. Fahr schön Snowboard. Tschüss. Tag, wer bist denn du da? Hallo? Hallo? Ja. Wie bist du jetzt reingekommen? Ja, ich weiß auch nicht, wie du reingekommen bist. Willst du wissen, wie du rauskommst? Ja. Brauch ich hier bloß einen Knopf drücken. Hab ich schon gehört. Ja. Nee. Also, der letzte Job, den sie mir angeboten haben, da war mir schon klar, dass es irgendwie nicht ganz gut enden kann. Wie heißt denn du? Paul. Paul. Und da haben sie dir auf dem Arbeitsamt einen Job angeboten, oder wie? Nee, das war eher so, na, privat. Ah, du hast in deinem privaten Umfeld das Gerücht gestreut, du suchst einen Job. Ja. Und dann kam irgendjemand an und hat dir einen Job angeboten. Ja. Und da wusstest du dann schon von vornherein im Grunde, so wie der ankommt, so wie er kickt, so wie er sich benimmt, die Haare nicht waschen, schälen Blick, feuchte Hände hinterm Rücken, fieses Grinsen, das kann nicht werden. Ja. Genau so lief das ab? Ja. Mann, Kinder, ich kenne, aber ich sollte vielleicht mal anrufen hier und eure Geschichten erzählen. Und was war das? Erstmal, was war denn das für ein Bekannter? Nee, es war kein Bekannter so. War ein Fremder? Ja, ziemlich fremd. Und wo habt ihr euch getroffen? Ich war in irgendeinem Büro. Wie bist du da ins Büro gekommen? Muss da irgendjemand gesagt haben, hey, geh mal da in das Büro? Ja, die haben mir das angeboten, dass ich da hinkomme und mir das anhöre. Wer denn? Die Leute, die sich da gemeldet haben. Hast du annonciert? Nee, das hat sich hier rumgesprochen. Ja, dann haben die bei dir angerufen, haben gesagt, kommen Sie doch mal hier im Büro vorbei. Mhm. Ja, und dann beschreib mal die erste Situation, von der aus du gleich misstrauisch geworden bist. Na, der hatte nicht viel Haare auf dem Kopf und guckt... Au, das ist gleich Anlass zum Misstrauen. Ja, welch misstrauisch. Und er guckt wieder so komisch. Naja, und dann sagt er, ich soll... Werbefahrkarte in Kreuzberg aufhängen. Ach. Ja. Und das war dem aber von vornherein gleich anzusehen. Was war das? Das war dem von vornherein gleich anzusehen. Keine Haare, scheler Blick, kann nun Republikaner sein. Nö, ja, auch nicht anzusehen, so direkt nicht. Ich meine, es gibt ja auch Leute, die ihre Haare natürlicherweise verlieren oder so, aber naja, wie auch immer. Aber der hat es irgendwie als Republikaner Saalschutz verloren, oder wie? Nee, aber er sah gleich so aus, dass man misstrauisch wird. Aha. Und dann wolltest du das nicht machen? Aus, sagen wir mal, politischen Anständigkeitsgründen oder weil du weißt, dass Rep-Plakate immer ganz hoch gehängt werden müssen, dass die Kinder abreißen können? Ja. Kam beide zusammen, wa? Anstand, die Bezahlung stimmt nicht und dann so Arbeit, wo man die Arme mal ewig hochstrecken muss? Ja, genau. Hm. Gut. Die Werbeplakate, ja, ich meine, manche Parteien stellen ja der Holz hin, um die Arbeitslosen zu versorgen mit Brennmaterial, aber die Rep ist immer nur Plastik und nicht gut. Ja, und dumme Sprüche nur drauf. Ja, ich hab sie gesehen. Die gibt ja irgendwie, haben die doch, ist es denen doch gelungen, ein paar zu überzeugen. Also dich nicht, aber andere offensichtlich. Also ich hab die gar nicht erst angeguckt und hab auch auf den Straßen keine gesehen, weil ich hab sie gesehen. Ja, nee, die sind ja mal ganz oben. Die sind über der Blicklinie. Was auch wieder günstig ist. Okay, danke dir für deinen Anruf, ja? Ja. Tschüss. Tag, wer bist denn du? Hallo? Ach, ich glaube, wenn ich zu schnell drücke, dann klappt das manchmal nicht. Ist da jetzt jemand? Nee. Und jetzt? Immer noch nicht. Langsam drücken. Tag? Hallo? Hallo? Ja. Sag mal, kannst du mal erklären, woran die Verzögerung gelegen hat? Nur damit nicht der Eindruck entsteht, dass die an mir lag. Na, ich hab gepennt. Wer bist? Du hast gepennt? Naja, Wie denn? Du hast abgehoben, gewählt? Hast Freizeichen? Naja, man muss ja immer so oft wählen. Ja. Ach, und dann bist du jetzt zwischendurch eingenickt. Ja. Meditative Gedanken. Ah, Mensch, jetzt erstmal wieder zu Bewusstsein kommen, das Gehirn tüchtig mit Sauerstoff versorgen. Willst du mal 3-4 Kniebeuge machen vielleicht? Na, lieber nicht. Tief durchatmen? Den Kopf ein bisschen runterhängen lassen, dass das Blut drin kommt? Du bist doch ein junger Mensch eher, wa? Na, 17. Ist noch nicht gerade, was ich mir unter so einem alten Kerl vorstelle. Tja, ja. Frühreif. Ach, frühreif. Wie alt bist du denn? 17. Ach nee, ja, nee, wie heißt du denn, wollte ich fragen. Jörn Oliver. Oliver. Jan Oliver. Nee, Jörn, wie Björn ohne B. Björn ohne B, Oliver. Jörn Oliver. Jörn Oliver, du hast schon mal, also jetzt das klingt natürlich wie hohen, offenen Auges. offenen Auges bist du schon mal in eine Katastrophe geschlittert? Du kannst so nee sagen. Ja, das ist meistens so. Was? Naja, weil ich sehe das immer kommen und dann mache ich aber die Augen nicht auf. Ja, was war denn die größte Katastrophe, die du mit geschlossenen Augen kommen gesehen hast? Das ist meistens so, ich rufe irgendwo an oder Oh ja, den Eindruck habe ich jetzt allerdings auch. Im Grunde demonstrieren wir das jetzt genau, wa? Ja, wie ein junger Mensch. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Verschlafen, aber offenen Auges in die Katastrophe rast. Ja. Jörn, dann wollen wir aber vielleicht die Katastrophe kurz halten. Meinetwegen. Kurz, tschüss. Liebe junge Menschen, eh so eine Demonstration, glaube ich, reicht. Tag, wer bist denn du? Hallo. Ja, hallo. Hallo, ich bin der Thomas. Tag, Thomas. Grüß dich. Ja, Mensch, es ist ja offensichtlich wieder ein Männerthema, wa? Ja, gut, na, ich bin zufrieden, dass ich dich mal erreiche. Ja. Ich habe das schon ewig versucht, aber immer ist nichts zu machen bei dir. Ja, naja, aber andererseits bei der Sendung, wenn man dann versucht und versucht und versucht, dann hört man ja vielleicht doch zu und dann gilt wirklich, Versuch macht klug. Ja, weißt du, was ich für eine Katastrophe habe? Nee. Nee, meine Katastrophe ist eigentlich, dass ich immer die riesengroßen Fritz-Plakate sehe. Wieso ist das eine Katastrophe? Ja, weil ich keins in meiner Garage habe, sag ich mal, in meiner Werkstatt habe. Mann, Thomas. Ich bin ein richtiger riesengroßer Fritz-Fan. Ich habe ein richtig schönes Ostauto in Wartburg. Ich finde es ja traurig. Du kannst dir vorstellen, dass ich über so eine Erzählung hin graue Haare kriege. Ja. Aber ja. Du kannst mir andererseits, wirst du mir auch glauben oder Verständnis dafür haben, dass ich es nun nicht gerade für eine Katastrophe halte, in die man offenen Auges geschlittert ist. Ich danke dir auf jeden Fall für deinen Anruf. Tag, wer bist denn du? Hallo? Das war der Versuch, Musik zu machen mit dem Telefon. Ein bisschen kurzatmig. Da ist das Notenblatt doch relativ früh abgerissen. Tag, wer bist denn du? Hallo? Hallo. Ja, Tag. Kinder, ich glaube, Kerle sind doch doof. Die nächsten zwei Anrufer müssen eine Frau sein. Tag, wer bist denn du? Ja, Beerecke. Ja, Pech gehabt, war keine Frau. Tag. Hallo? Ja, siehst du, geht ja, doch. Susanne ist hier. Tag, Susanne. Hi. Ja, ich habe eine Katastrophe, aber die liegt schon ein bisschen weiter irgendwie zurück. Ja, das ist nicht so tragisch. Hauptsache ist eine Katastrophe. Was? Hauptsache ist eine Katastrophe ja, und möglicherweise Fall. Noch eine Katastrophe, die du offenen Auges erlebt hast. Ich war 6 und habe meinen Hund zu Tode gefüttert. Ach. Also schon eine Weile her, wie gesagt. Und hast du auch eine Ahnung davon gehabt, dass der jetzt möglicherweise, dass du den zu Tode fütterst? Ich habe schon gesehen, wie er so aufgeblähter, immer dicker wurde und schwächer ums Herz, aber ich wollte ihm halt ein bisschen was abgeben von meiner Schokolade und so. Ei. Womit hast du ihn zu Tode gefüttert? Schokolade, Chips, alles Mögliche. Wäre denn das eine ratsame Strategie zum Beispiel für Hundefeinde? Gibt ja genug Hundefeinde, dass die mal Schokolade... Ja, aber die Leute, die Hunde haben, sind ja nicht Feinde und würden sie ja nicht haben. Nee, aber die anderen, die nicht haben und nicht leiden können, die sind ja auch Hundefeinde. Ja, die kommen ja an die Hunde ran, also in der Regel. Hm. Und das war, Susanne, wie alt bist denn du? 26. Und dann aber 20 Jahre beschauliches Leben im Anschluss geführt. Es gab schon noch so ein paar Sachen, aber die sind, glaube ich, dann doch zu tief. Als jetzt. Wir können sie mal ganz vorsichtig angehen. Wann lag denn die letzte Katastrophe? Liegt die schon lange zurück? Ja. Wie lange denn? 5, 6 Jahre. Aber da warst du dann schon erwachsener Mensch. Richtig. Und das war dann wahrscheinlich kein Hund mehr, den du zu Tode gefüttert hast. Nee. Hast du irgendjemand anders zu Tode gefüttert? Nee. Sondern? Ei, nestelst du jetzt an der Telefonstruppe rum? Susanne, bist du noch da? Hey, Susanne! Mann, oh Mann, jetzt habe ich dich aber doch verschreckt, oder? Aber auflegen hört sich doch anders an. Susanne, bist du jetzt sprachlos? Ach, Mensch. Da wäre vielleicht endlich mal ein ernsthaftes Gespräch zu führen gewesen. Tschüss, Susanne. So, auch der nächste Anrufer wird weiblich sein und insofern eine Anruferin. Tag, wer bist denn du? Hallo? Ja, da hat schon jemand Einsicht gehabt. Tag, hallo? Ja, ich bin nicht weiblich. Ja, das ist schön. Hallo, wer bist denn du? Hallo, Kuttner. Ja, das klingt ja wie eine Frau. Ja, hier ist Sabine. Ja, klingt doch nicht wie eine Frau. Tag, wer bist denn du? Hallo? Ja? Ulrike. Tag, Ulrike. Na? Na? Ja, ich leiste mir jedes Jahr eine Katastrophe. Ich kann dir mal einige in Kurzform erzählen. Ja. Zum Beispiel. Ich fahre in den Urlaub und lasse nirgendwo meinen Schlüssel da und es sah nicht unbedingt ordentlich aus. Komme wieder, neues Schloss in der Wohnung. Da war in der Zwischenzeit ein Wasserrohrbruch. Und die Wohnungsbaugesellschaft hatte die Wohnung schon gekündigt und alles drum und dran. Das war natürlich eine Riesenkatastrophe für mich. Und ich bin hin und habe so lange gebettelt, bis ich die Wohnung wieder hatte. Na, wie findest du das? Ist das eine Katastrophe gewesen? Ja, ist so eine Katastrophe. Ich bin ja eigentlich, das wird man, wer jetzt eine Weile zuhört, vielleicht schon gemerkt haben, eher auf der Suche so nach seelischen Katastrophen. Naja, die hat ja wohl jeder. Ich sag nur das Stichwort. Den Eindruck habe ich nicht. Ich habe den Eindruck, dass Wasserrohre viel verbreiteter sind als Seelen. Würde ich nicht sagen, aber das ist einfach mal häufiger. Wasserrohrbrüche sind häufiger als seelische Katastrophen? Bei mir. Bei dir? Ja. Wie viele Wasserrohrbrüche hast du denn schon erlebt? 2 große. Und wie viele seelische Katastrophen? 1. Ach, dann ist ja echt ein Wasserrohrbruch Advantage Wasserrohr. So ist es. Ja. Und wie sah die seelische Katastrophe aus? Wasserrohrbrüche, da hat man ja ungefähr immer eine relativ klare Vorstellung. Das kann einen ja so sehr nicht erschüttern. Ach, das ist eine lange Liebesgeschichte eigentlich gewesen. So das Übliche. Ich verliebe mich und er sich nicht. Und kaum habe ich mich abgewendet. Da lag er mir zu Füßen. Und da war ich natürlich stur und dachte mir, nö, so nicht. So, und als er dann eine Weile so vor sich hingebaggert hatte, dachte ich mir, naja, vielleicht doch. Und prompt in dem Moment sagte er, nein. Und das zog sich so 2-3 Jahre hin. 2-3 Jahre? Mhm. Albern, ne? Und du wusstest, na nicht albern, tragisch. Und du wusstest immer, was du machst, ist falsch? Naja, ich dachte mir, eigentlich ist es ja albern, was ich so betreibe. Aber andererseits, man hat so ein bisschen Stolz und... Aber halt eben immer zur falschen Zeit. Es war alles falsch getimt. Und ihr habt nicht mal so einen Punkt, wo du denkst, da hätte man sich hinsetzen können und sich gegenseitig seins erzählen und dann wäre man einer Katastrophe vielleicht, hätte man einer Katastrophe ausweichen können? Stimmt, aber da war ich, glaube ich, ein bisschen, weiß ich nicht, wie soll ich das sagen? Mir fehlt ja das richtige Wort, also da habe ich dann irgendwie doch Schiss gehabt vor der eigenen Courage. Habt ihr euch, wieso das? Ja, na, ich dachte mir dann, man sagt zwar immer, was lange währt, wird gut, aber andererseits, inzwischen hat man sich dann so genau kennengelernt, dass es da nicht mehr so viele Neuigkeiten gegeben hätte. So vom Charakterlichen her oder so. Und ich habe mich dann einfach nicht getraut. Das war wirklich so eine Schisssache. Ach, und du denkst aber, wenn es so ein Mann ist, der eine Weile halten soll, dann muss der schon, sagen wir mal, die Rätselhaftigkeit so einer unüberschaubaren Gebirgslandschaft haben, wo man Tag für Tag neue Täler entdecken kann, neue Ausblicke. Na, anfangs schon. Sonst ist es nicht spannend. Also wenn man das alles schon vorher weiß, ist es zwar schön gemütlich, aber da fehlt dann doch eher das prickelnde Element. Aber anfangs ist gut bei dir, wenn ihr da 2-3 Jahre gekämpft habt miteinander? Ja, schon. Aber ich glaube, das ist einfach jetzt um die Ecke. Ist auch schon eine Weile her. Aber das war so eine richtige Katastrophe. Aber die so mit Heulen und Zähneklappern. Ja, und die 2-3 Jahre, da habt ihr auch immer bloß gewissermaßen Tennis gespielt. Hin so und her und hin und her. Richtig Ping-Pong, also ja. Richtig dämlich eigentlich. Und ihr habt aber nie mal irgendwie auf derselben Seite des Netzes gestanden? Einmal ganz kurz. Wie lange? Na, nicht lange. Das handelte sich dabei bloß um einen einzigen Tag. Ach, und wie sah der aus? Erzähl mal, das ist ja schön. Ach nein, das war irgendwie seltsam. Wir haben uns irgendwie wiedergesehen nach einer längeren Zeit und haben über viele Dinge gesprochen und dann kam es auch irgendwann zu etwas intimeren Zärtlichkeiten und ja, eine Woche später haben wir uns wiedergesehen und da war für mich klar, nee, das wäre jetzt irgendwie eine aufgewärmte Sache. Das ist nicht mehr das, was ich mir vorgestellt habe. Das war zum Schluss von meiner Seite her nur noch so dieser sportliche Effekt. Also dieses Ping-Pong-Spiel. War dann aber am Ende eures Matches. So ist es. Dieser Lichtpunkt. Ja, ich weiß nicht. Ich glaube, wenn man da nicht so rumgespielt hätte, hätte der bestimmt schon eher kommen können. Und ja, bitte mal, wie sah dann zum Schluss aus? Zum Schluss war ich eigentlich ein bisschen ärgerlich und traurig über mich selber, dass ich da so hab rumspielen müssen. Also es hat mir ja irgendwo teilweise auch ziemlich großen Spaß gemacht. Und er? Na, er, ich weiß nicht so genau, also wie er sich am Schluss gefühlt hat. Sicherlich nicht so gut, weil er diesmal auf der Verliererseite da stand. Und ihr habt aber so einen Punkt, wo klar war, jetzt ist Schluss? Ja. Wo dir klar war und ihm? Ich glaube ihm auch. Da musste man dann nicht mehr so drüber reden, wir waren ja dann schon geübt nach der langen Zeit. Und wie ging das dann, also wie sah es dann aus? Also wie, dann war klar, ist Schluss und dann habt ihr euch, seitdem habt ihr euch dann einfach nicht mehr gesehen? Doch, wir haben trotz alledem noch Kontakt, aber wirklich nur noch auf der rein freundschaftlichen Ebene. Und aber du wirst ja, wie das ist, so ganz tief in einem, da denkt man, ja, vielleicht, aber muss nicht sein, aber wäre vielleicht doch ganz schön und so ein kleines Hoffnungsflämmchen. Ich meine, das muss man ja nicht groß werden lassen, aber es ist schon ganz schön, so eine ganz kleine Sehnsucht noch zu behalten, findest du nicht auch? Irgendwie so, man braucht auch was, wo man sich dran erinnern kann. Aber klar ist, dass es nicht mehr ist. Da besteht jetzt nicht die Gefahr, dass das Spiel nochmal von vorne anfängt? Ja, da bin ich mir bei mir halt eben nicht so sicher. Und das ist sozusagen diese kleine Nachkatastrophe, dass ich vor solchen Dingen halt eben nicht gefeit bin. Wenn da wieder was anfinge, könnte es wieder nur so ein Spiel sein? Ich glaube, jetzt bin ich ein bisschen älter und reifer. Also jetzt könntet ihr möglicherweise entweder... Ich würde mir sehr gut überlegen, ob ich so rumspielen würde oder ob ich mich trauen würde und so eine Sache eingehen würde, wirklich. Und wenn, dann würdest du aber wirklich zur Sache kommen wollen und nicht mehr spielen. So ist es. Und gibt's denn jetzt in der Zwischenzeit, gab's denn da schon, sagen wir mal, so andere Lieben oder andere Beziehungen? Gab's oder diese auch. Katastrophenwissen hättest einsetzen können? Ja, ist so. Ich war jetzt in Frankreich eine ziemliche Weile und da habe ich dann auch einen netten jungen Mann kennengelernt und da habe ich mir gedacht, nee, also... Komm gleich zur Sache, sonst ist die Gelegenheit vorbei und du verpasst was Schönes. Ach, wie sah denn das aus, komm gleich zur Sache? Na, im Prinzip, also ich hab mir gedacht, naja, jetzt zierst du dich nicht lang. Auch reichlich verliebt, also ran an den Mann. Und siehe da, es war schön und erfolgreich. Und wie ging's dann aus? Naja, die Sache war die, dass... Wir haben uns dann so beide eigentlich darauf geeinigt, dass auf so eine ziemlich große Entfernung, dass es ziemlich schwierig ist. Und wenn so eine Sache ins Postalische abrutscht, weißt du, so Telefon, Post und dann sieht man sich einmal im halben Jahr, weil wir sind beide Studenten, das ist es irgendwie nicht. Und da haben wir gedacht, na, warum nicht? So eine Sache begrenzt auf eine Zeit, aber dann auch richtig genießen. Und das war sehr schön, das war mal eine ganz neue Erfahrung. Und wenn du jetzt so dich umschaust, gibt's, sieht man da Männern oder so Leuten an, dass es nur Katastrophe werden kann? Oder dass es Tennisspieler sind praktisch? Tennisspieler der Liebe? Ich weiß es nicht. Nee, ich glaube nicht. Ich glaube nicht, dass man denen das ansieht. Vielleicht bei einigen, die so eine Ausstrahlung haben wie Hey Baby und so, ich krieg jede. Da, weiß ich nicht, da würde man das schon eher vermuten. Aber so beim normalen Menschen, nee, glaube ich nicht. Das kommt immer... wirklich darauf an, wie die Leute aufeinander reagieren, wenn sie aufeinandertreffen. Ein durchaus katastrophenerfahrener Freund von mir hat gesagt, er sieht Frauen zum Beispiel gleich an, wenn die gewissermaßen so einen Katastrophenrucksack auf dem Rücken tragen, dann verlässt er, egal wie die aussehen, egal wie nett die sind, egal wie klug die sind, egal wie gut man sich mit denen verstehen mag, verlässt er fluchtartig den Saal. Oh, da ist er ja richtig gehend wissend. Also, ja. Ich würde es auch gerne vorher wissen, aber irgendwie habe ich immer naiv, wie ich bin, doch wieder in dieselben Fallen, weil ich falle immer auf denselben Typen rein. Ja, das ist eher so ein Geologentyp, der ahnt die Erdbeben vom Vorhinein. Vielleicht ist das so, vielleicht muss das sogar so sein, dass es so bestimmte Typen gibt, die extra aufeinandertreffen, damit es dann eine ordentliche Katastrophe gibt. Mhm. Könnte sein, ist so eine Theorie von mir. Aber du denkst, nicht, dass du jetzt von vornherein Katastrophen prädisponiert bist, sondern... Nee, ich glaube nicht. Also ich versuche immer, wenn ich eine Katastrophe irgendwie sehe, die doch möglichst, naja, so schadensbegrenzungsmäßig einzugrenzen. Aber ich meine, Katastrophen sind auch wichtig, denn wenn es einen dann mal wirklich trifft, zum allerersten Mal so eine Katastrophe, man kann dann nicht damit umgehen, na, dann ist man gearscht. Ja. Deswegen ein, zwei kleine Katastrophen... Bist du denn schon mal in der Situation gewesen, dein Katastrophenwissen weitergeben zu können oder zu müssen? An Freundinnen oder Freunde? Ja, irgendwie ja, weil ich weiß auch nicht. Also ich habe eine Freundin, die hat sich eine Weile gerne in Beziehungskatastrophen hineingeritten. Und wie sah das aus bei der? Ja, mit den verschiedensten Männern. Also sie auf denselben Typen immer reingefallen. Und ja, sie ist sehr emotionalisiert und hat irgendwie so die pragmatischen Seiten des Lebens da vollkommen ausgeklammert und hat sich dann immer total gewundert, wenn denn die Realität auf einmal angeklopft hat. Und da war ich dann immer da und habe mir gesagt, naja, nimm das mal alles nicht ganz so zu Herzen. Und habe dann eher so, ja, wie soll ich sagen, den praktischen Ratgeber gespielt. Und hat etwas dir geholfen? Ja, ich glaube schon. Hilft dir so ein Satz, wenn jemand zu dir sagt, nimm dir das nicht so zu Herzen? Ja, nee, ich habe angefangen natürlich mit zu sagen, nimm dir das nicht so zu Herzen. Mir hilft das bestimmt auch nicht weiter. Und dann habe ich versucht, ihr einfach zu sagen, wie ich die Sache sehe. Und dann haben wir uns die Sache nochmal zusammen angeguckt. Und da habe ich einfach gesagt, naja, versuch doch mal bestimmte Aspekte noch mit einzubeziehen und nicht immer so mit Scheuklappen deine Beziehung zu sehen. Sei doch auch mal offen für die Fehler von den anderen. Und das hat dann doch ganz gut geklappt. Zumindest hat mir die Freundin gesagt, aha, ja, hast recht gehabt, Erfolgsmeldung. Wenn du da so eine Gespräche führst, hilft dir da, helfen dir Stift und Papier, spielen die dabei eine Rolle? Teilweise schon. Ja? Bücher auch. Bücher. Aber so, dass du jetzt sozusagen mal Skizzen machst oder nachdenklich so Kreise ziehst mit dem Stift auf dem Papier? Eher weniger. Nee, eigentlich nicht. Aber ich spiele da mit meinem Schlüssel rum oder sowas. Ah ja. Und was für Bücher haben dir dabei geholfen? Na, zum Beispiel, ich meine, das klingt jetzt vielleicht nicht unbedingt sehr toll, aber die Aphorismen von Jean-Paul zum Beispiel, da findet man irgendwas immer, was dann hinhaut. So Katastrophenbewältigungsliteratur. Ja, finde ich schon. Oder von Lichtenberg. Die sind meistens auch noch lustig dazu. Und da kommt man gar nicht dazu, großartig zu weinen, wenn man sich dann eher freut über diese Sachen. Wenn man dann so eine Sache vorliest, die genau auf den Punkt hinhaut, ist doch lustig, findet man nicht so oft. Und selber kann man das gar nicht so gut sagen. Hast du jetzt eine dieser Antikatastrophenweisheiten parat? Oh Gott, nee. Nee, weil ich habe gerade keine Katastrophe. Jetzt mal vom Finanziellen abgesehen, aber mir geht's zurzeit ziemlich gut. Und da bin ich gerade nicht so praktisch veranlagt, dir was jetzt hier sagen zu können. Ja, also die Weisheiten, die kommen nur auch, wenn man sich wirklich einer Katastrophe ausgesetzt sieht. Mhm. Ansonsten sind sie nur Klugsprech. So ist es. Ich danke dir sehr für deinen Anruf. Tschüssi. Tschüss. So, dann hören wir jetzt mal ein bisschen Hendrix-Cover. Und zwar von Engerling, auch live, aus dem Franz-Club. 25. September im letzten Jahr. Muss man nicht viel zu sagen. Eben Hendrix, war aber gecovert. Das ist all den ausgesprochener Gitarrentitel, aber bei Engerling nicht zu. Kali Jets stehen in den Boxen und der Clown schläft fest und tief. Du hörst das Glück, liegt auf der Straße. Ein Narr tritt hoch und lacht sich schief. Und der Wind flüstert Mary. Im Land regiert der Wesen. Vergangenheit auf dem Müll. wählt Gewalt. Jetzt eben nochmal die Faxe gerade durchgegangen. Ist ein Riesenstapel, konntet ihr ja nicht sichten, ein Riesenstapel. Ein Berg bricht zusammen, ein Dampfer säuft ab. Nur bei Captain Kuttner hat's nie live geklappt. Ich weiß jetzt nicht, was nicht geklappt hat, aber Sendung für Sendung kann durchaus, wenn man so will, als Katastrophe ansehen. Weißt du, Kuttner, was eine Katastrophe ist, wenn man so klein ist wie du und ich, und dann Plateauschuhe kaufen zu wollen. Ich flehe dich an, mir einen Tipp zu geben, wo man Untergrößenschuhe der Größe 39 zu kaufen bekommen. Bitte um Recall. Roger. Kinder, wenn ihr jetzt wisst, wo man Plateauschuhe, unterbegrößte Plateauschuhe bekommt, dann ruft ihr an und sagt Bescheid. Ich weiß es nämlich nicht. Ich habe nämlich Schuhgröße 43. Aha. So, ach nee, wir telefonieren erstmal ein bisschen weiter. Katastrophenfaxe kann ich mir dann noch ankicken. Tag, wer bist denn du? Ja, hier ist Carsten. Carsten, bleib mal kurz dran, ich muss mal die Nummer vom halbautomatischen Anrufbeantworter sagen. Oder bist du jemand, der aufpasst und die Nummer wüsste? Ja, weiß ich. Dann sagst du mal. 0314 Potsdam. Das ist schon mal richtig, vielen Dank. 721. Ja. 3932. Sauer. 0331 721 3932. Der halbautomatische Anrufbeantworter. Da können Kurzkatastrophen zu Band gegeben werden, auf das wir sie uns dann Beginn der nächsten Sendung anhören können. Carsten, welche Art wird denn deine Katastrophe sein? Ich muss jetzt mal hier on air auswählen. Tierischer Art. Tierischer Art? Mhm. Naja, dann fangen wir an. Ich habe mehrere zur Auswahl, aber ich glaube, die tierischere ist die. Na, nimm mal die katastrophalste. Und die, von der im Grunde dir von vornherein klar war, dass es nur eine Katastrophe werden kann. Okay, da muss leider eine andere in Frage kommen. Also ist da nicht die Taube, sondern ist was anderes. Nein, nimm mal. Was für Tiere hast du denn da alle in Auswahl? Nein, ich nur eine Taube. Aber die Geschichte hat sie wirklich nicht erzählt. Na gut. Und zwar waren wir eingeladen auf einer Geburtstagsparty in Köpenick und da ist ja so Wasser. Und die war im Kanuverein. Ja. Also in dem Vereinshaus, das grenzt also unmittelbar ins Wasser, da war auch der Schuppen mit den Kanubooten. Und wurde dann immer geselliger und nachdem auch alle oder einige leicht angeheitert waren, kam die Idee auf, die Kanus da mal rauszuholen. Dann haben wir also die Kanus aus dem Schuppen geholt und ins Wasser gesetzt und sind eingestiegen. Und mit Paddel. Also so dass wir wenigstens irgendwie versuchen konnten, vorwärts zu kommen. Ins Kanu. Ins Kanu, ja. Mit Paddel. Ja. Ist das schon mal erstmal eine gute Voraussetzung eigentlich, oder? Und ins Wasser. Und ins Wasser. Allerdings völlig ohne Vorkenntnis. Und so ein Kanu ist ja nicht so einfach in den Griff zu bringen. Also wir haben uns da redlich bemüht. Einige haben auch gute Talent bewiesen, aber andere weniger. Die haben es dann bitterlich bereut, weil die Kanus nicht mehr ins Neue waren. Die wussten wir nicht. Und die hatten ja so Löcher. Und das war halt schon sehr dunkel. Und naja, irgendwann... Aber die Kanus selbst haben sich noch oberhalb der Wasseroberfläche befunden. Naja, bis dann irgendwann. Also auch die, also aber erstmal schon. Ja, zunächst schon, ja. Ja. Dann seid ihr also zügig in Sitte, in Richtung Seemitte gepaddelt? Na, das ist auch die Dame. Ah ja, Flussmitte? Und, ja, und naja, wir waren so ungefähr 5 oder 6 Leute. Und dann sahen wir schon, also einige, die torkelten so vor sich hin, die kamen, also jetzt mit dem Boot, die kamen also auf keinen grünen Zweig da mit dem Paddel und das Boot schwankte auch schon ziemlich und seine Dinger haben ja kein Kiel, also die hält ja nichts, das schwappte so direkt darin. Und die kriegten dann schon also ordentlich ins Wasser und beschwerten sich darüber also auch, laut halt. Allerdings hatten die natürlich keine Möglichkeit, so einfach mehr an Land zu kommen. Und da kam uns, schwante uns schon böse, wurde auch, also war auch dunkel zu dem Zeitpunkt, sodass wir nicht mehr einen Überblick hatten. Nur, ich hatte da also beobachten können, wie einer wirklich mit Mann und Maus untergegangen ist. Also richtig voll Wasser und dann runter. Und dann habt ihr den aber gerettet, hoffen Sie, hoffentlich. Na, er selber ist ja rausgekommen. Er war natürlich pitschnass und alles Mögliche war weg, inklusive seiner elektronischen Datenbank. Ei, ja, auch da fängt es ja dann aber wirklich an, katastrophal zu werden. Ja. Ja? Und das Boot haben wir vorhin gar nicht mehr hochgekriegt, denn das war so bitter, weil, also es war ja so eine Vereinsfeier, wir mussten da vorher, oder der, der geleitet hat, musste dort unterschreiben und dann, oh. Nicht übel. Ach, und hast du dann rauskriegen können, was dem Typ mit der elektronischen Datenbank so an wichtigen Daten verloren gegangen ist? Das ist doch eigentlich eine wunderbare Katastrophe. Naja, also die ganzen Adressen. Also er war plötzlich wieder in sein Kindesalter zurückversetzt, weil er keine Informationen mehr hatte. Er musste halt neu lernen. Oh. Der Rechner, da war ja auch ein Rechner mit drin, er musste also völlig neu rechnen lernen und konnte ja nichts mehr machen. Ja, dann danke ich dir mal für deinen Katastrophen. Ja? Ich weiß, dass man, grüßen darf man nicht, mag ich noch nicht. Ich habe noch eine andere, ich habe ein Angebot. Ja, biete mal. Und zwar am Freitag, für jemanden, der Lust hat, über Brandenburg zu fliegen. Also ist zum Selbstkostenpreis, da suchen wir noch einen dritten, einen vierten, weil es dann billiger wird. Aha, ihr wollt fliegen? Wer seid denn ihr? Na, das bin ich, noch eine Bekannte und noch ein Bekannter. Also der. Hey Mensch, wenn es eine Katastrophe wird, kannst du den nächsten Dienstag ja nicht anrufen, wa? Ach, ist das blöd. Ja, also wenn da jemand Interesse hat. Ja, nehmt so eine Bandmaschine irgendwie mit. Ja, dass man dann vielleicht die Kassette hier abspielen kann nächsten Dienstag. Wir knacken dann den schwarzen Tasten. Was soll derjenige denn machen, der sich zum Selbstkostenpreis an einem Rundflug über Brandenburg beteiligen will? Na, dass er einfach nur mitkommen und Spaß haben. Wir wissen noch nicht genau, wo wir hinfliegen. Ja, wo soll er hinkommen? Wisst ihr wenigstens, wo er losfliegt? In der Nähe von Beele-Zahlstätten. Der müsste euch dann anrufen. Ja, der müsste mich dann anrufen. Dann sag jetzt deine Telefonnummer. Alles andere ist mir zu kompliziert. Okay. 425-7663. Und wenn möglich. In Berlin nehme ich an. Ja, in Berlin. 425-7663. Ja. Ja? Ich habe sie mir jetzt nicht aufgeschrieben. Also man braucht mich jetzt nicht anrufen und fragen. Sagst du lieber einfach nochmal? Ja, 425-7663. Und wie viel kostet das zum Selbstkostenpreis? Ich glaube, so wenn wir 1,5 Stunden fliegen, sind wir zwischen 90 und 120 soweit. Halbwegs erschwinglich. Ja. Dafür, dass man möglicherweise eine prima. Und wenn zwei Mädels mitkommen, die nur 50 oder so rumwiegen, dann können sie ja noch zwei mitkommen. Und damit noch ein billiger. Ach, da wiegt ihr die vorher aus? Ja, logisch, da haben wir ja Dinge, da kommt es drauf an. Ach, super. Jeder Gramm zählt da. Also man müsste, man kann sich zu unter 100 Kilogramm kann man sich beteiligen. Und kann es ja. Dann splitten. Also man kann können auch 30 Kilogrammer kommen. Klar, es könnten theoretisch auch 10 Kilo Leute mitkommen. Ja, wobei da wäre man schon misstrauisch. Ja. Gut, ja, danke klar. Ich dir für deinen Anruf. Sag nochmal die Telefonnummer durch. 425-7663. Tschüss. Tschüss. Hallo? Ja, hallo Jürgen. Ich wollte über eine zukünftige Katastrophe reden. Wer bist denn du? Na, ich bin der Peter aus Berlin. Ach, der Peter. Na, ein Peter aus Berlin. Ja, siehste, ja. Ja. Du willst über eine zukünftige Katastrophe reden? Ja, will ich. Von der du weißt, dass sie auf dich zukommt? Ja. Ja? Hm? Und du tust dein Bestes, um sie auf dich zukommen zu lassen? Ja, könnte man so sagen. Na ja, dann sag mal. Trifft nicht nur mich, ne? Ich würde sagen, ich sag mal ein Stichwort, und zwar Tusslichterfelde. Tusslichterfelde? Ja, ich glaube, ist dir schon ein Begriff, ne? Ja, meinst du, dass das jetzt der totale Hassverein in Berlin geworden ist, dass die keiner mehr leiden kann? Nur bestimmten Leuten gegenüber. Ja? Ja. Bei wem seid ihr denn besonders so verhasst? Na, ich meine, also Hassleute uns gegenüber sind vielleicht Radiomoderatoren. Ja, würde ich auch nicht so pauschalisieren. Ja, beruht auf Gegenseitigkeit. Ja. Wir wollten dich eigentlich nochmal nur schön grüßen und uns nochmal in Erinnerung rufen, ne, dass du uns nicht vergisst. Das soll von vornherein jetzt als Katastrophenankündigung dienen? Nö, nur so indirekt. Also nur so indirekt. Wie gesagt, kleiner Hinweis. Ja, bleib ganz schön indirekt, ja? Ja, mit den kleinen Hinweisen hatten wir schon, ne? Ja, tschüss, Tusslichterfelde. Ja, tschüss. Tschüss. Hallo? Hallo? Ja? Ja? Was hast du denn vorhin mit der Susanne gemacht? Was hab ich mit der Susanne gemacht? Die war auf immer weg. Na, die arme Susanne. Ja, das hat mir sehr leid getan. Ja. Ich hatte erst den Eindruck, sie überlegt. Und dann ist sie aber plötzlich auf einmal möglicherweise stumm geworden. Was ja auch katastrophal ist bei einer Telefonsendung. Oder die Leitung war unterbrochen oder sie hat aufgelegt. Das meine ich ja. Schau mal, vielleicht hast du sie mit deiner Sendung heute in eine Katastrophe geführt. Dass ich sie habe verstummen lassen. Ja. Oh, jetzt redet mir kein schlechtes Gewissen ein, sonst kann ich heute Abend nicht schlafen. Naja, ich meine, wer weiß, was da für eine Katastrophe ist. Wer bist denn du eigentlich? Ich? Ja. Ich bin der Alpha. Alpha? Hm? Ja, da kann ich mir den Nachnamen schon denken. Aber selber hast du über Katastrophen nichts zu erzählen, nehme ich mal an. Über Katastrophen? Ja. Ach nein. Das ist schön, vielen Dank. Tag, wer bist denn du? Hallo? Ja? Hier ist die Melanie. Melanie, Tag, ja? Melanie. Ja, ich rufe zum ersten Mal an. Das ist nie so schlimm, wir machen es ganz vorsichtig. Ja? Wir machen es ganz vorsichtig. So gut. Hast du jetzt Angst oder einen Schreck? Ja. Ja, hast du Angst vor mir? Nee. Was sollte ich denn nicht machen, um dir deine Angst zu nehmen? Ich weiß nicht. Du rufst jetzt zum ersten Mal an. Hast du dir überlegt, was möglicherweise im schlimmsten Fall passieren könnte? Nee. Dass es ganz schlimm wird? Nee? Nee. Ja, nicht einfach so? Nee. Einfach so zack, zack, 7481 110 in Potsdam gewählt und dachtest, nur mal sehen. Ja, ja. Ja, und das Thema, sagt dir denn das Thema zu? Ja. Ja? Ja, da kann ich auch was erzählen. Selbstverschuldete, offenäugige Katastrophen? Ja, so in der Art. Ja? Ja. Erzähl mal, Melanie. Also, ich hatte zu Hause, wollte mir einen Pudding kochen. Ei, ich ahne ja schon ganz schlimm. Und hatte vergessen, mir so einen Untersetzer zu holen. Und hab den dann sinnigerweise auf den Fußboden gestellt. Und dabei ist ein Riesenbrandloch entstanden. Und den Topf habe ich kaum mehr hochgekriegt. Ja. Ja, und dann kamen so meine Eltern gegen Abend. Und haben sich das angeguckt und fanden das gar nicht so gut. Ja, hatten nachdenkliche Gesichter dabei. Ja. Ja. Und weiter? Dann standen sie also erstmal rum um die Schadstelle. Ja, und dann... Den Blick starr nach unten? Ja, und dann mussten sie neue Auslichtware kaufen gehen. Ja, da war der eher für sie eine Katastrophe. Ja, aber auch für mich so. Ja. Weil ich durfte die Auslichtware bezahlen. Ah, und wie teuer war sie? 590 Mark oder so. Da scheint es ja doch nicht so ein großes Loch gewesen zu sein. Aber eine Katastrophe, die sich in Zahlen bemessen lässt. Ja. Melanie, danke dir für deinen Anruf. Ja, danke. Tschüss. Hallo? Hallo, Kuttner. Ja. Hier ist Carlos. Tag, Carlos. Und ich habe eine Katastrophe wo ich ganz genau da stand und genau wusste, egal wie ich mich entscheide, es wird die Katastrophe sein. Ich hatte bloß die Wahl, welche. Und zwar war das folgende Situation. Ich stand auf einer Klappleiter mit dem Ziel, von meiner Schrankwand oben etwas herunterzuholen. Und mein eigenes Gleichgewicht überschätzend lehnte ich mich zu weit hinüber, was dazu führte, dass die Klappleiter zusammenklappte mit meinem Fußgelenk zwischen den Sprossen und ich mich bloß noch mit den Händen an der oberen Kante der Schrankwand halten konnte. Und ich wusste, ich habe jetzt entweder die Möglichkeit, meinen Fuß aus der Klappleiter zu winnen, was die Folge hätte, dass die Klappleiter umstürzt und in die Scheibe fällt, oder den Fuß in der Klappleiter drin zu lassen und versuche, um mich runterzuhangeln, was dann wahrscheinlich die Folge hätte, dass ich mit Klappleiter am Fuß umgefallen wäre und sich wahrscheinlich nicht so positiv auf mein Fußgelenk ausgewirkt hätte. Wie lange hast du denn überlegt, Carlos? Ja, man hat, wenn man an einer Schrankwand hängt, nicht allzu viel Zeit. Ist doch eine Kraftfrage. Ich hatte nicht so viel Zeit. Ja, also von Uhl gibt es eine wunderbare einen wunderbaren Cartoon. Oft hing ich tagelang am Fenster rum. Aber da muss man natürlich auch Kraft haben, um das zu können. Du hattest nicht viel Kraft und von daher war die Zeit kurz bemessen. Und der Glaser kam am nächsten Morgen. Der Glaser kam am nächsten Morgen, ja. Also du hattest auch nicht die Mütsstärke, das jetzt sagen wir mal mit Verwandten oder Bekannten zu diskutieren, wie du dich da verhalten solltest, am adäquatesten. Ja, also die Mutti war nicht so griffbereit in dem Moment. Ja, du, die Klappleiter und die gläserne Schrank waren, ihr wart zu dritt, aber allein. Ja, und dann auch ein zweites eine zweite Katastrophe. Die bezieht sich auch auf das Gespräch vorhin, da, ob man Typen genau erkennen kann, ob Beziehungen katastrophal werden. Das ist jetzt... Du leidest darunter, dass du für jemanden gehalten wirst, der ein Katastrophenbeziehungstrottel ist. Ja, ich leide eigentlich nur darunter, dass ich ein Katastrophenbeziehungstrottel bin. Also, ach, du leidest darunter, dass du inner bist oder und ja nicht darunter, dass du dafür inner erhalten wirst? Ja, also das ist jetzt auch durchaus auch medienkritisch. Ich habe dich ja vor geraumer Zeit mal um den Rat ein Mädchen betreffend gebeten. Ja. Und du hast ganz euphorisch "Greif zu, Carlos, greif zu" ausgerufen. Ja. Ich habe ganz, ganz doll daneben gegriffen. Ja, ich habe ja nicht gesagt, greif daneben, Carlos, greif daneben. Ich habe gesagt, greif zu. Ich habe es ja probiert. Das ist aber die hohe Kunst. Ich habe es probiert. Ja, das aber, da fängt es nämlich an, problematisch zu werden. Ja, kannst du mir vielleicht noch einen Tipp geben, wie ich beim nächsten Zugreifen nicht daneben greife? Besser zielen, baby. Ja, aber wie das funktioniert, das lernen wir in der nächsten Sendung. Ich danke dir für deine Frage. Ich habe noch eine Frage. Du hast im letzten Jahr, am 8. März, also soll ich von einer Freundin von mir fragen, dass du eine Musik gespielt von einem französischen Chanson von einem Sänger, einem älteren Herrn. Und der hat am Ende der Nummer hat er angefangen zu heulen. Und ich fand das Lied so furchtbar toll und möchte jetzt unbedingt wissen, von wem das ist und wie das heißt. Ein französischer Chanson, wo der am Ende heult? Das glaube ich nicht. Doch, das kann nur Daniel Johnston gewesen sein. Den ich übrigens nachher noch im Programm habe. Den können wir uns nachher sogar noch anhören, Daniel Johnston. Heult er da? Nee, das ist ein anderer Song. Schade. Aber bei dem Ehen schon. Okay, danke Carlos. Tschüss. Danke, tschüss. So, und jetzt machen wir erstmal wieder eine ordentliche Musik, die geradezu noch mit einem quasi Veranstaltungshinweis verbunden ist. Mein Herz schlägt ja nicht nur für sentimentale russische Musik, sondern es gibt ja auch ziemlich nette, lustige russische Musik. Und wer seltsame, nette, lustige, in diesem Sinne so ja als avantgardistisch zu begreifen, russische Musik schätzt, wird jetzt voller Aufmerksamkeit der folgenden lauschen. Es handelt sich um das informelle Jugendkollektiv Neformalnoje Obledenje Maladjorji. Und die sind, wer jetzt Geschmack finden sollte, also erstmal ganz genau hinhören. Und wenn es euch gefällt, dann sind die am nächsten Freitag um 23 Uhr im Roten Salon der Volksbühne zu hören. Das informelle Jugendkollektiv spielt hier einen Titel, den auszusprechen mir trotz 10-jährigen russischen Unterrichtes so leicht nicht fällt. Ich muss mal durch. Wertschnei Agon. Fällt mir doch gut, relativ leicht. Wertschnei Agon. In voller Mensch. Was heißt das? Der Halbautomat. Abendfeuer. Der hat noch länger Russisch gehabt, oder? Der hat ja nicht länger Russisch gehabt. Ist ein Streber, der olle halbautomatische Anrufbeantworter. Anständige, aufrechte junge Menschen haben sich dadurch ausgezeichnet, dass sie immer nie Russisch konnten, trotzdem sie lange gelernt haben. Это было в 41-м. Hey, da schlägt das Herz höher, oder? В 4-м белорусском шли безусые мальчишки. За Россию умирать. После бала выпускного погрузились в эшелоны и остались на перроне. Инвалид, отец и мать, ветераны. Ветераны, защитившие отчизну, ветеранам сердце греет пламя вечного огня. Снится старому солдату сестра из медсанбата, будто почта полевая принесла из дома весть. Ветераны, ветераны, защитившие отчизну, ветераны. Ветераном жопу греет Ja, informelles Jugendkollektiv. Am Freitag um 23 Uhr im Roten Salon der Volksbühne zu besichtigen. Eben viel zu kurz der Titel, um hier die Faxe zu sortieren. Wenn du es auch für eine Katastrophe hältst, wenn jemand deine Sendung nicht hören kann, klar, weil er seit diesem Semester in Gießen, eine Stadt mit 3 Radiosendern, studiert und du daran interessiert bist, diese Katastrophe abzumeldern, dann grüß doch mal Alex. Und wenn du ihn richtig Glück machen willst, dann beantworte doch gleich noch die Frage, was Frauen in weißen Jeans gemeinsam haben. Das weiß ich auch nicht, aber ich selber habe auch weiße Angeber-Jeans. Ich hangle mich zurzeit von einer Katastrophe zur nächsten Niederlage. Wenn ich jetzt versuchen würde, bei deiner Sendung anzurufen, ich würde sicherlich nicht drankommen, obwohl ich ein weibliches Wesen bin. Vielleicht habe ich ja mehr Glück mit dem Fax. Grüße, Brenda. Ja, Brenda, hast du Glück gehabt. Aufgrund der letzten größeren Katastrophen kann ich meine wahre Identität nicht preisgeben, da der Betreffende sicherlich zuhört. Das ist schade. Die größte Katastrophe ist die Elektroinstallation in der H-Bar. H-Bar, da gibt's ab November Haarmilch. Ehemals das gleiche schlechtlich orientierte Subversiv. Den Huschen der schwulen Antifa Prenzlberg soll ich die Licht- und Energieinstallationen anfertigen. Mademoiselle Technik, ich grüße Ken. Mit einem tollen Bild. Prima. Ach, hier noch ein paar Individualkatastrophen aus dem Telefonbuch. Hans-Dieter Undeutsch, Horst Wessel, Luzi Kotze, Adelheid Krautwurst, Hans Puckwarzel und Erna Quark. Warum gibt es nicht mehr zu gewinnen bei Fritz? Bei dir? Ach, bei mir? Warum gibt es nicht mehr zu gewinnen bei dir? Na, ich hatte auch schon mal eine wunderbare Katastrophe. Ich hatte meinen Schlüssel vergessen und als ich nach Hause kam, hat meine Freundin die Wohnung abgeschlossen und da musste ich doch glatt eine Nacht bei meinem Fastnachbarn verbringen. Simon, 22. Danilo erklärt, wie Vulkane funktionieren. Hallo, ich bin's nochmal. Also Frank, also echte Katastrophen sind doch wohl Arbeiten so in der Schule und so. Nee, das sind doch keine echten Katastrophen. Ist doch Quatsch. Kutti Mausi steht hier, eine schreckliche Katastrophe, die Wiedervereinigung. Tipp für alle Katastrophenfanatiker, der Zauberlehrling von Jan Neumann. PS, wenn du das nicht vorliest, kommt noch eine Katastrophe über dich. Küsschen. Ah, hey Kutner, das ist eine echte Katastrophe für Belehrung einer Bauung der Berlin-Brandenburger Jugend, dass es den Top-Experten Stefan Schwarz offenbar endgültig geerdet hat. Schade, echt, lässt sich wirklich nicht mehr reaktivieren. Na, wollen wir mal versuchen, vielleicht mit Mund-zu-Mund-Beatmung. Ich war mal an einer Katastrophe beteiligt, schreibt Patrick. Ich habe mit meinem Fuß im Ameisenhaufen herumgewuschelt. Das mag für die Ameisen wie ein Erdbeben gewesen sein. Ich war an einem improvisierten Erdbeben beteiligt. Kinder, wenn ihr noch ein paar nette Faxe schicken wollt, 721 3983, der halbautomatische Anrufbeantworter, die Telefonnummer 721 39 32. Hier die Telefonnummer von dieser Sendung. Oh, yes, that is the sound created by Fritz. Am Morgen, am Abend, bei Tag und in der Nacht. Habt ihr ein Telefon hier? Sprechfunk? Postkutsche. Ja. Mit Captain Kirk Kuttner. Und sprich bitte ins Mikrofon. Es geht los, meine Damen und Herren. Machen Sie sich auf allerhand gefasst. Guten Abend, meine Damen und Herren. Guten Abend, meine Damen und Herren. Meine Damen und Herren, guten Abend. Guten Abend, meine Damen und Herren. Hier, die Telefonnummer lautet jedenfalls so. Wenn Sie glauben, die Stimme zu erkennen oder erkannt zu haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, so wenden Sie sich bitte an die Telefonnummer. Vorwahl 0331 für Potsdam, 74 81 110. Oder an jede andere Polizeidienststelle. Wer jetzt hier nicht durchkommt, weil die Leitungen voll sind, der muss dann wählen 721 39 32. Da sitzt der halbautomatische Anrufbeantworter und hart euer dreizeiligen Kurzkatastrophen. Guten Abend. Ja, hallo, hier ist der Tobias. Tag, Tobias. Ja, also ich habe eine Katastrophe, in die ich mit offenen Augen hineinrenne. Aber ich kann sie nicht aufhalten. Und zwar ist es so, wir haben eine Bildungsfahrt nach Frankreich von der Schule aus. Da fährt die gesamte Klasse. Klingt ja erstmal noch nicht so katastrophal. Nee, das hört sich ja noch ganz gut an. Ja, nun kommt aber schon die erste Katastrophe. Mein Französisch ist nicht gerade das Beste. Gut, ist auch noch keine Katastrophe. Ja, aber wir wären alleine bei Familien untergebracht. Na, das ist ja erst recht keine Katastrophe. Ja, das ist ja eigentlich... Ey, Mann, oh Mann, nur Hasenfüße unterwegs hier. Ja, das ist ja eigentlich auch noch keine Katastrophe. Aber wenn man da meinetwegen am Frühstückstisch sitzt und da sagt der Vater auf immer irgendwas... Ja, dann muss man sich sein Wörterbüchlein rausholen, sich was einfallen lassen und einfach mitreden. Darauf kann ich jetzt nicht einnehmen, tut mir leid. Tag, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist Frederik. Wer? Frederik. Ja, ich wollte von einer Katastrophe erzählen, die sich abspielen kann, wenn die Fritz-Hörer mir nicht helfen. Oh, klingt ja interessant. Ja, und zwar, ich weiß nicht, ob du Werbung erlaubst. Nee. Erlaubst du gar nicht? Nee. Da will ich mal gar nicht die Werbung machen. Ja, sagen, alle Fritzhörer sollen am Freitag. Umschreibt, jetzt mal ganz vorsichtig. Erstmal vorsichtig umschreiben, worum es geht. Ich beschreibe jetzt, soll ich jetzt oder nicht? Umschreiben. Genau, die sollen da hinkommen. Welche? Ja, hat jetzt keiner gehört, wo sie hinkommen sollen. Worum geht's denn da? Na, da geht's um einen sehr spaßigen Abend. Ein spaßiger Abend? Ja, genau. Und wenn da keiner hinkommt, wird's eine Katastrophe? Genau. Okay, dann soll da keiner hinkommen. Ich will Oma einer Katastrophe schuld sein. Tschüss. Tag, wer bist denn du? Hi. Hallo. Ja, hi. Ich bin der Mario. Mario, Tag Mario. Mensch, ich überlege, ob ich alle Kerle jetzt mal rausschmeißen soll wegen Brenner. Warum? Na, Brenner klang so gut im Fax. Quatsch. Quatsch heißt denn ja Quatsch? Naja, ey, das warum klang ja auch, alle kennst Kerle du? Mademoiselle Technique? Mademoiselle Technique? Nee. Ja, wenn du meinst, aber kennst du den? Vielleicht wäre es gar nicht so schlecht, sich mal mit mir zu unterhalten. So, Mario. Oh, du verstehst es aber, dich anzupreisen. Ein bisschen schon. Ja, jetzt hast du mich echt überzeugt. Du hast von einer Katastrophe zu berichten, in die du dich. Na, ja, eigentlich schon. Eigenverantwortlich selbst hineinbegeben hast? Dazu gehören, zu der Katastrophe gehören eigentlich zwei. Oh, das klingt ja wie so eine klassische Beziehungskatastrophe. Naja, es wird allgemein eigentlich Liebe. Liebe. Ach, wie sah sie denn aus, deine Katastrophe? Ja, das war ein nettes Mädchen gewesen. Der hat man sich halt verliebt und... Na, nicht mal an sich, sondern ich nehme an, du dich? Ja, ich mich, ja, stimmt. Ich rufe hoch das erste Mal, deswegen bin ich vielleicht noch ein bisschen nervös. Mach mal ganz locker. Gut, okay. Und wann zeichnete sich denn dann ab, dass das eine Katastrophe wird? Du verliebst dich erstmal. Wie passiert das? Wo? Du stellst immer so viele Fragen. Eigentlich war die Katastrophe, nachdem wir Schluss gemacht hatten miteinander. Ja, na, wir müssen doch erstmal aber anfangen. Gut, okay. Du hast dich verliebt? Ja. Dann habt ihr euch geliebt? Ja. Wie lange? 8 Monate. 8 Monate. Und dann, wann waren denn die ersten Risse im Liebesgebälk zu sehen? Circa nach 5 Monaten. Gut. Es fängt jetzt an zu reißen, ein Erdbeben kündigt sich an. Hm? Und du benimmst dich aber weiterhin wie ein Idiot. Das würde ich nicht sagen. Und steuerst auf eine Katastrophe zu, nee? Ja, schon, das wusste ich. Also nach circa 5-6 Monaten weiß man dann schon ungefähr, okay, die Katastrophe folgt, aber man versucht ja vielleicht doch irgendwie noch das Beste daraus zu machen. Wie sah denn zu dem Zeitpunkt 5-6 Monate die Katastrophe, die möglicherweise folgen würde, für dich aus? Indem sie mit mir Schluss machen tut. Ach so. Ja, und warum? Warum denn eine Katastrophe? Nee, warum sollte sie mit dir Schluss machen? Tja, weil das nicht mehr so hingehauen hat. Irgendwo merkt man das ja, wenn ein Mädel irgendwo sich doch nicht mehr so für einen interessieren tut oder so. Ja, und hast du eine Ahnung, woran er die liegen hat? Nur an ihr oder an dir? Schwer zu sagen. Also ich meine, ihr habt so Sachen bei dir, von denen du denkst, dass du die hättest anders machen können und dann hättest du dich weiter für dich interessiert? Eigentlich nicht. Eigentlich nicht? Eigentlich nicht, aber die Hauptursache vielleicht war der Altersunterschied bei uns. Wie groß war der? 6 Jahre. Wie alt bist du? 10, 16? Nee. Nee, so schlimm auch wieder nicht. 22 bin ich jetzt. Ah ja, da ist ja dann doch schon ein ganz herber Abstand, wa? Eigentlich nicht, kommt immer drauf an, wie das Mädel so ist, aber schwierig. Also insofern sagen, man wollte sie eigentlich ein Leben haben, das irgendwo mit 16 klar, dass man da irgendwo noch viel erreichen möchte, viel erleben möchte, viel unterwegs sein möchte und das konnte ich vielleicht gar nicht so sehr bieten. Und du hast immer versucht, abends vom Fernseher zu ziehen? Nein, das durfte ich gar nicht. Ach, was durftest du? Was durftest du denn noch alles nicht? Nee, oder was durftest du denn? Sehr kompliziert. Also, was ich durfte? Ja. Sehr wenig. Also, eigentlich wollte ich ja jetzt nicht darauf hinaus, was ich durfte, nicht durfte. Das ist ja eigentlich nicht die Katastrophe an sich, die ich hier erzählen wollte. Ach so, wie sah dann die eigentliche Katastrophe aus? Ich will dich ja jetzt nicht dazu bringen, irgendwas zu erzählen, was du nicht erzählen willst. Bist gut. Eigentlich, echt, du kannst eben Menschen dazu bringen, dass er doch viel von sich hergibt, ohne dass er das eigentlich will. Aber naja, gut, okay. Also sagen wir mal, die Katastrophe, die ich erzählen wollte, die fing damit an, dass wir, nachdem wir Schluss gemacht haben, der eigentlich wusste, dass man irgendwo jetzt eine Beziehung, wenn sie beendet halt ist, dass man da irgendwo einen Schlussstrich ziehen sollte an sich. Aber dümmlicherweise war sie nicht mehr an mich verliebt, aber ich noch sie. Und man will ja da irgendwo vielleicht doch als derjenige Teil, der noch irgendwo lieben tut, da noch irgendwo was erhalten, sagt, sprich Freundschaft. Sie hat gewissermaßen den Schlussstrich gezogen und du hast den Radiergummi gezückt. Was hab ich? Du hast den Radiergummi gezückt. Nee. Wir wollten eigentlich eine Freundschaft danach aufbauen, sag ich mal, eine reguläre Freundschaft, die so irgendwo existieren tut, ohne... Ist aber schwierig, wenn einer verliebt ist, oder? Was? Geht das, wenn einer verliebt ist? Vielleicht, ich wusste nicht genau. Also insofern wusste ich zwar, dass es sehr, sehr schwierig sein wird, dass es mir danach vielleicht auch immer wieder schlecht gehen wird, aber das ist jetzt auch nicht die eigentliche Katastrophe. Die eigentliche ist, dass man, wenn man eine Beziehung beendet hat, man ist irgendwo verknallt. Ich meine, an dem Tag, wenn Mädel mit ihm Schluss machen tut, so ging es bei mir halt, dass man da ziemlich mies gelaunt ist oder eben ziemlich dreckig geht, dass man sich die Nacht irgendwo um die Ohren schlägt, ohne sehr viel schlafen zu können oder ansonsten. Jedenfalls ging es mir so. Man hat dann vielleicht irgendwo, man konnte nicht gut einschlafen, man hat sich lange rumgetrieben und ist sehr früh aufgewacht. Man musste mal an sie denken. Das ist für mich eigentlich eine ziemlich nervige Katastrophe. Also seelisch hat mich das unheimlich belastet. In der du dich im Moment immer noch befindest, nehme ich an. Nicht mehr ganz so schlimm, aber sagen wir mal, je weniger man sie sieht oder wenn man sie überhaupt nicht sieht, dann ist sie ja eigentlich am besten. Und weiß ich eigentlich, aber das Schlimme ist, dass man dieses Verlangen eben halt hat, sie doch wieder zu sehen. Man weiß aber vorher ganz genau, wenn man sie wieder sieht, dass es ihm dann wieder dreckig gehen tut. Wir machen es uns gemütlich in der Katastrophe. Wie lange treibst du das Spiel schon? Circa jetzt einen Monat. Dass das irgendwo so immer weitergeht. Dass man so, weil wir ein gleiches Hobby haben an sich, wo wir uns ab und zu sehen müssen oder sehen wollen, vielleicht auch ein bisschen. Und danach geht es mir eigentlich auch schon wieder ein bisschen schlechter als vorher. Sag mal, wenn ich so 14 Tage nicht gesehen habe. Das ist die eigentliche Katastrophe eigentlich für mich jetzt an sich. Ja, und hast du da gute Vorsätze, mit deren Hilfe du versuchst, dich dieser Katastrophe zu entziehen? Natürlich hat man gute Vorsätze. Am besten man sagt sich, oder man tut's halt und sagt, okay, ich lasse irgendwo fallen und mach da wirklich einen Schlussstrich und sehe sie nicht wieder. So, sag ich mal, dann vergeht eine Woche, dann vergehen 14 Tage vielleicht und dann denkt man, so schlimm kann er da eigentlich nicht sein. Und dann ruft man so an, man verabredet sich, man hat wieder ein bisschen Spaß miteinander und schon ist dieses Gefühl an sich, dass man so liebt, doch wieder da. Ist das erste Mal wieder dreckig, schon ist diese seelische Katastrophe wieder da. Ist das das erste Mal, dass du in so einer Katastrophe bist? In dieser Katastrophe? Dass du so eine Katastrophe erlebst, hm? Ja, in dieser Katastrophe ist das erste Mal. Ansonsten waren eigentlich immer Beziehungen, die dann... sag mal, wo man denn entweder die ich beendet habe oder die dann von den Seiten eigentlich so gelaufen sind, dass man sich gekannt hat, man hat sich geliebt und dann war danach Schluss. Man hatte dann wirklich nicht mehr miteinander zu tun. Wa? Aber das ist das erste Mal, würde ich sagen, wo ich mich richtig ziemlich festgesetzt hatte. Wa? Und da ist es doch dann recht schwer, von wegzukommen. Und so andere Katastrophen? Hast du die auch schon gehabt? Wie andere Katastrophen. Ja, weiß ich nicht. Und andere Zusammenhänge, die dir schweren Seelenschaden zugefügt haben? Seelischen an sich eigentlich nicht so viel. Also eigentlich war es bisher die schwerste. Meine praktischen Schaden, so was du vorhin erzählt hast mit dem Skiunfall, eigentlich, die hat man ja öfter, dass man... Ja, die finde ich auch nicht so interessant. Ich finde ja Seelenkatastrophen auch besser. Finde ich eigentlich auch. Die sind nicht allzu sehr interessant. Da sind solche seelischen, gerade Liebesbeziehungen oder so, sind oder unheimlich. Berufskatastrophen sind natürlich auch schön. Die kamen ja noch ja nicht. Berufskatastrophen. Dass man im falschen Beruf landet, zum Beispiel. Na, meinst du, die kann man dann vorher oder sehen, so absehen? Ich meine, wenn ich jetzt irgendwie was vorhabe, dann probiere ich das. Kann man schon, dass man sich zu irgendwelchen Sachen drängeln lässt, die man selber ja nicht so richtig will und dann macht man es aber doch und eigentlich weiß man, dass man es nicht machen will. Na, bloß, was soll denn das bringen? Irgendwo? Meine, diese Erfahrung, dass man dann, wenn derjenige da Lust zu hat. Was soll denn das bringen, kann ich dich aber auch fragen. Was? Was soll das bringen, kann ich dich auch fragen, was deine Katastrophe betrifft. Ja, da ist natürlich. Ah, irgendwie recht. Kommt man ja so rin, man weiß es, aber man will es nicht. Und doch ist man drin. Ja, so schnell geht es eigentlich. Stimmt, okay, ich danke dir erstmal für deinen Anruf, ja? Ja, tschüss. Tschüss. So, dann spielen wir jetzt, wie versprochen, Daniel Johnston. Hm? Ja, einverstanden? Hört schön hin, junge Menschen. Don't let the sun go down on your grievance, singt er. Don't let the sun go down on your grievance. Respect love of the heart over lust of the flesh. Do yourself a favor, become your own savior. Eine der, glaube ich, wirklich katastrophenerfahrenen Stimmen des Rock'n'Roll. Tag, wer bist denn du? Ja, hallo, hier ist Anja. Tag, Anja. Hallo. Ja, meine Katastrophe ist eigentlich, also da habe ich mich eigentlich auch ein bisschen selber reingerissen. Ja. Aus welchem Bereich stammt sie denn, die Katastrophe? Klingt ja gleich wieder nach Liebeskatastrophe. Nee, überhaupt nicht. Überhaupt nicht? Eine finanzielle Katastrophe? Nee, auch nicht. Also eigentlich so seelisch auch, also aber eben nicht mit Liebe, sondern eher so, naja, vielleicht so Liebe, aber in der Beziehung so Familie. Ja, wie alt bist denn du? 19. Und du wohnst noch irgendwie mit Familie zusammen? Nee. Ja, momentan ja. Also ich wohne jetzt bei meinen Eltern. Ja. Und habe aber schon anderthalb Jahre ungefähr bin ich schon mal weggezogen. Und hast du die Katastrophe, von der du jetzt sprichst, noch vor dir oder hast du sie schon hinter dir? Ich bin im Prinzip mittendrin. Also mehr oder weniger. Ja, also ich hab sie teilweise hinter mir und denke, dass sie auch schon irgendwann wieder vor mir ist. Wie sieht sie denn eigentlich aus, die Katastrophe? Dass ich, wie gesagt, 1,5 Jahre weg war, weil ich halt ziemliche Probleme auch zu Hause hatte. Also du bist ausgezogen. Hast du irgendwie selber eine Wohnung genommen oder zu Freunden gezogen? Nee, ich bin in eine ganz andere Stadt gezogen und habe da diakonisches Jahr gemacht. Also um auch irgendwas zu haben. Und das war jetzt aber so eine Flucht irgendwie vor der Familie? Ja, im Prinzip ja. Mhm. Ja, also ich habe deswegen auch Schule abgebrochen. Und wie war das diakonische Jahr? Das war schon, war interessant und schwer und also da waren auch so von Katastrophenmäßigem her war da vielleicht, dass man halt Dinge gesehen hat, die man vielleicht sonst in meinem Alter nicht gesehen hätte. Also ich habe in einem Altenheim gearbeitet. Mhm. Und ja, ich habe Menschen sterben sehen oder leiden sehen. Aber es hat auch viel Spaß gemacht. Also der Ausgangspunkt war jetzt aber eher der, dass du deine Familie los sein wolltest. Mhm, ja. Hast eine diakonische Jahr gemacht. Ja. Damit so Sachen zu tun gehabt, die du so mit 17, 18 nicht ohne weiteres erlebt hättest. Mhm. Und bist dann zur Familie zurückgekommen. Ja, also das dauert ja eigentlich, wie gesagt, nur ein Jahr. Und dann habe ich ein halbes Jahr noch in dieser anderen Stadt. Also ich komme eigentlich eben aus Potsdam und bin nach Nordrhein-Westfalen. Und da habe ich dann noch halt ein halbes Jahr ungefähr noch weiter da gewohnt. Also habe mir da eine Wohnung genommen, also ein Zimmer in der WG und halt versucht irgendwie zu jobben. Und hatte auch den Kontakt zu meiner Familie völlig abgebrochen, beziehungsweise zu meiner Mutter. Und der leidige Kontakt zu meinem Vater bestand leider. Und ja. Jetzt muss ich doch nochmal irgendwie fragen, worin denn die Familienkatastrophe eigentlich besteht? Ja, die besteht darin, dass ich, dass ich mich mit meinem Vater überhaupt gar nicht verstehe. Und, dass es dazu sehr, sehr viel Konfrontationen gekommen ist und die aber durch mein Weggehen auch nicht geendet haben. Weil mein Vater um es kurz zu sagen, mich nicht in Ruhe lassen wollte. Also ja, irgendwelche Gründe vorgeschoben hat, um mich immer wieder aufzusuchen. Und dann ist halt irgendwann. Und es ist halt so gekommen, dass ich dadurch, dass ich halt an einigen Mitgliedern meiner Familie noch ziemlich hänge, wie zum Beispiel meiner Großmutter, auch wieder nach Potsdam zurück musste, jedenfalls das Gefühl hatte, wieder zurück zu müssen, weil sie halt krank war. Und dadurch halt auch wieder meine Mutter getroffen habe und auch die Stadt wieder gesehen habe und alles und irgendwie gemerkt habe, ich hänge noch an ganz, ganz vielen Dingen und Menschen hier. Und hast du nicht eine Chance, jetzt sagen wir mal aus diesem Familienzusammenhang trotzdem auszusteigen, dir in Potsdam eine andere Wohnung zu suchen oder da in einer WG zu wohnen? Ja, klar, die Chance habe ich schon, aber es ist halt so, dass ich das ja schon mal versucht habe und es einfach trotz mühseliger Versuche eben nicht hingehauen hat. Also jetzt mit Nordrhein-Westfalen meinst du? Ja, genau. Und naja, gut, Potsdam ist eben halt noch, meine Eltern leben hier und und ich lebe dann auch hier. Und das ist einfach, dass halt noch weniger Erfolg versprechen scheint im Prinzip, wenn man es erstmal sieht. So. Hm. Ja, also. So. Dass du jetzt in so einer Art Schwebezustand bist und davon ausgehst, demnächst passiert eine Katastrophe. Ja, im Prinzip ja. Also ich will auch jetzt, ich wohne im Moment wieder bei meinen Eltern. Also auch noch nicht sehr lange. Seit 2 Wochen erst wieder. Und ja, und will aber innerhalb dieser Woche noch ausziehen und habe da auch eine Möglichkeit. Und dementsprechend steht sie eigentlich im Prinzip kurz davor. Du meinst, dass der Auszug die eigentliche Katastrophe wird? Kann sein, ja. Also weil hier im Moment, wenn ich hier bin, die Katastrophe im Prinzip nicht direkt da ist, weil sie einfach überspielt wird. Mhm. Also es ist so eine Art, ja, wie mein ganzes Leben irgendwie war, so ein verdecktes Spiel. Also man hat irgendwie, man lebt unter einem Schein irgendwie. Also es wird irgendwie nicht klar gesagt, und wenn Dinge klar angesprochen werden, also halt diese Konfrontation zwischen meinem Vater und mir, dann wird das nicht registriert, von meiner Mutter jetzt speziell. Und ja, wenn im Moment ist es nicht so, dass ich, wo ich jetzt in den 2 Wochen hier gelebt habe, zu starken Auseinandersetzungen gekommen ist, aber es liegt halt auch nur daran, dass ich versucht habe, das vehement zu vermeiden, indem ich, wenn ich weg war, und wohin gegangen bin oder nur zu Hause bin, spät abends, nachts, und wenn meine Mutter halt eben auch da ist. Weil ich ja einfach versuche, das zu verhindern, mit meinem Vater allein zu sein. Ey, so ein Anruf von dir hier klingt ja ein bisschen wie ein Hilferuf. Ist er da dran? Ja. Ja, ich bin noch dran. Entschuldigung. Wie bitte? Entschuldigung, dass ich irgendwas nicht gesagt habe. Ich weiß nicht, Hilferuf. Also ich wollte eigentlich fragen, hast du nicht irgendwie Freunde oder gute Bekannte, die da... Ja, im Prinzip ist es so, dass ich schon ganz, ganz viel, in Anführungsstrichen viel, versucht habe zu machen, dass ich aus dieser ganzen Situation rauskomme. Also es heißt, damals vor einer Weile, wo ich dann in Nordrhein-Westfalen war, wo die Konfrontation halt auch da war, indem mein Vater auch dorthin gekommen ist, bin ich halt zur Institution gegangen und bin untergetaucht, mehr oder weniger. Und das hat eben alles nur im begrenzten Maße geholfen. Also ich war im Prinzip immer nur in so einem Lebezug, oder ja, ich habe halt immer so im Vorbeigehen gelebt. Also ich bin immer mal da und da gewesen und musste irgendwie immer wieder weg. Und ja, irgendwann wird es auch, ja, hier. Und siehst du keine Möglichkeiten, dann die Beziehung da zu deiner Familie oder zu deinem Vater wirklich grundsätzlich abzubrechen? Das hat sich ja eben gezeigt, dass es nicht geklappt hat. Also, das ist schwer, weiß ich nicht, ist einfach schwer zu beschreiben. Weil Kontakt abbrechen heißt halt einfach, sich nicht mehr zu melden und gar nichts mehr von sich hören lassen, und das habe ich halt auch gemacht. Und habe auch, das ging halt nicht sehr lange, weil der Kontakt einfach nur von meinem Vater aus weiter aufrechtgehalten wurde. Indem er angerufen hat oder irgendwann später dann halt auch gekommen ist dorthin, und dann ist es einfach mal die Möglichkeit, oder gibt es nicht mehr viele Varianten, den Kontakt richtig abzubrechen, beziehungsweise... Und jeden Kontakt einfach zu verweigern und nicht ans Telefon zu gehen oder sich nicht zu unterhalten oder aufzulegen? Also nicht unterhalten am Telefon, diese Sache habe ich dann irgendwann auch gemacht, einfach aufgelegt. Das hat dann dazu irgendwie geführt, dass er dann gekommen ist. Und da waren dann auch, das war auch nicht unbedingt eine Sache, wo Kommunikation da war. Also es war eher so eine, ja. Wie denkst du selber denn jetzt, wie es weitergehen kann oder wie es weitergehen soll? Ich denke einfach, dass ich das Ganze, was ich jetzt nochmal gemacht habe, was ich jetzt gemacht habe, in der letzten Zeit einfach nochmal versuchen muss, alles abzubrechen. Aber irgendwo denke ich, das Einzige, was funktionieren kann, indem ich den Kontakt wieder versuche, richtig abbrechen zu lassen und dass ich hoffe, dass er es damit endlich mal kapiert. Und andererseits frage ich mich halt auch, ob es wirklich geht. Also das ist halt wirklich so ein... Und sag mal, klaret die Gespräch mit deinen Eltern? Habe ich schon zigmal versucht. Also es ist ja auch nicht eine Sache, die jetzt... Hast du jetzt nur versucht oder hast du tatsächlich geführt? Also hast du sagen können, was du sagen wolltest? Meiner Mutter gegenüber, ja. Und deinem Vater? Meinem Vater gegenüber ist es... konnte irgendwie, also wenn ich klare Aussagen gemacht habe, dann wurden da keine Argumentation, also er hat dazu nichts gesagt, beziehungsweise hat einfach anders mir gegenüber dann reagiert als mit Reden. Und deshalb war halt auch ein Gespräch dann irgendwann nicht mehr möglich, also auch von mir aus, also. Und mit meiner Mutter... Ja, ich meinte das jetzt auch nicht, vielleicht nicht im Sinne von einem Gespräch, sondern von einer klaren Ansage. Ja gut, die ist gelaufen während der Zeit, wo mein Vater ständig angerufen hat und bevor ich einfach immer aufgelegt habe. Da habe ich einfach immer gesagt, dass ich nichts mehr mit ihm zu tun haben möchte und die ganze Sache abschließen möchte. Aber es hat halt auch nichts geholfen. Also ich würde jetzt im Rückblick... sagen, im Gegenteil. Es hat nichts geholfen, sondern es hat irgendwie die ganze Sache noch angekurbelt. Wo es natürlich irgendwie, ja, kann ich nicht so direkt einschätzen. Vielleicht wäre es auch ohne diese klare Sache, diese klare Aussage einfach weitergegangen. Ja. Und dein Versuch wäre jetzt wieder unterzutauchen praktisch? Nein, nicht unterzutauchen, aber einfach, untertauchen ist irgendwie eine Sache, die ich nicht mehr machen will. Weil es das irgendwie auch nicht bringt. Also ich war irgendwie ganz, ganz oft an ganz vielen Orten untergetaucht, wenn man es so ausdrücken will. Und das ist eine Sache, die ich finde, die in manche Situationen ganz gut ist, aber irgendwann ist es auch keine Lösung mehr. Weil man nicht ständig auf der Flucht denkt. Und nochmal nachgefragt, was Freunde oder Freundinnen oder so betrifft, stellen die nicht eine Chance da, sich da abzukoppeln? Also mit deren Hilfe? Hilfe? Ja, das muss ich jetzt sehen. Dann mach's mal so weit. Also vielleicht, indem man einfach erstmal mit ihnen darüber spricht, oder? Ja, das ist jetzt irgendwie, seit ich wieder hier bin, passiert das langsam, dass ich darüber mit denen rede. Oder sie vielleicht doch irgendwie dick dolmetschen können, was du sagen willst oder was du deinen Eltern nicht sagen kannst? Glaube ich eher nicht erstmal. Also ich tue mich auch ziemlich schwer damit, das wirklich klar jemandem zu sagen. Ich habe es zwar jetzt mittlerweile schon gemacht und so, aber es ist halt so ein Das ist aber wahrscheinlich die einzige Chance. Ja. Also sonst bleibst du irgendwie quasi alleine und bist alleine. Verstehst du? Mhm. Ja gut, es ist auch irgendwie für mich aber eigentlich auch leichter mit, es hört sich vielleicht seltsam an, aber irgendwann ist es echt leichter mit Fremden darüber zu reden als mit den Freunden. Weil man die ganz, ganz lange kennt und wenn die das jahrelang nicht mitgekriegt haben. Und wenn man dann mit Sachen kommen, die wirklich vielleicht ein bisschen schockierend sogar sind, Das sind aber Freunde. Ey, klar, es ist irgendwie leichter, sich in einen Beichtstuhl zu setzen, oder es ist leichter vielleicht Also ohne, dass ich jetzt abwerten will, im Radio anzurufen und da so eine Sache zu erzählen. Weil da keiner ist, der ihm irgendwie in die Augen schauen kann oder der irgendwelche Erwartungen hat oder ein Bild hat von einem, was dann zerstört würde oder irgendeinen Schwachsinn denken könnte. Aber ich meine, wenn es Chance auf Hilfe ist, dann sind es wirklich irgendwie Leute, die man kennt, verstehst du? Ich kann mir das anhören, ich kann irgendwie blöde Fragen stellen, ich kann blöde Kommentare machen. Ja, es ist auch... Verstehst du, was ich meine? Ja. Also ich habe das jetzt auch nicht als... weiß ich nicht. Nee, ich will bloß sagen, wir können jetzt irgendwie so drüber reden. Und wenn ich auflege, wenn du fliegst, dann verschwindest du in deiner Situation und ich wie mir hier wieder einen fröhlichen Radiomoderator, verstehst du? Mhm. Und hat ist nichts passiert, außer dass irgendwie ein paar Voyeure am Radio sitzen und ihre Freude haben. Oder auch ein paar ernsthafte Leute, die vielleicht daran was lernen können oder dabei was kapieren können. Aber wenn du für dich selber was ändern willst, dann musst du es wirklich machen und dann musst du wahrscheinlich irgendwie, wenn du alleine nicht stark genug bist, können einem wahrscheinlich ohne Instanzen weiterhelfen, sondern Leute, weißt du? Leute, die man anfassen kann. Verstehst du, du musst wirklich irgendwie mit denen drüber reden. Mhm. Alles andere sind irgendwie auch Fluchten, weißt du? Dass irgendein Verein oder dass Gott im Radio oder dass irgendwer. Aber schon mit dem Wissen, dass es von denen nicht kommen kann oder von da nicht passiert. Ja gut, aber es ist halt so, wenn man jetzt von Instanzen redet, das sind einige Sachen, die auch wirklich helfen. Ja, nee, ohne dass ich das jetzt irgendwie kleinreden will. Ja. Aber der Punkt ist natürlich, dass man irgendwie an einem bestimmten Punkt doch alleine ist. Und wenn man versuchen will, irgendwann nicht mehr alleine zu sein, dann hat man nur die Chance, dass man eben, also wirklich irgendwie ganz konkrete Leute da hat, die sich irgendwie irren können, die blöde reagieren können, bei denen man vielleicht auch nicht genau weiß, was da passiert. Aber dass das eben einfach Leute sind, denen man dann vertraut. Und von dem man irgendwie vielleicht ein bisschen Power kriegen kann oder ein bisschen Mut kriegen kann oder ein bisschen Kraft kriegen kann oder irgendwas. Ja. Okay. Alles andere ist irgendwie alleine bleiben und versuchen vom Unglück was abzuheben und das täte man ja nicht. Ja, okay, ich glaube, ich will es jetzt sein. Also jetzt nicht so, nur so, dass ich das jetzt scheiße fand, sondern dass ich jetzt irgendwie nicht mehr kann. Okay. Ist klar. Ey, danke dir für deinen Anruf. Ey, schreib doch mal. Okay. Tschüss. Dann machen wir noch 2 Minuten Musik und dann kommt das Fritz-Info. No. 42. Verzögerung. In Bosnien gibt es auch in dieser Nacht keinen Waffenstillstand. Nach mehrstündigen Verhandlungen zwischen der bosnischen Regierung und den Serben wurde der Donnerstagmorgen als nächstmöglicher Termin für das Inkrafttreten der Feuerpause genannt. Abkommen. Die israelische Armee hat im Westjordanland eine erste Ortschaft an die palästinensische Verwaltung übergeben. Gleichzeitig wurden weitere palästinensische Häftlinge entlassen. Die Schritte sind im jüngsten Autonomievertrag festgelegt. Bericht. Die Zahl rechtsextremer Gewalttaten in Brandenburg geht zurück. Das gab die Landesregierung bekannt. Wurden 1993 noch knapp 1000 Fälle registriert, seien es im ersten Halbjahr 1995 nur rund 170 gewesen. Eröffnung. In Frankfurt am Main läuft die 47. Buchmesse. Das weltgrößte Treffen der Buchindustrie ist bis Sonntag geöffnet. Insgesamt zeigen Aussteller aus 97 Nationen ihre Produkte. Überhöht. Bei Messungen in knapp 500 europäischen Städten haben EU-Experten im zurückliegenden Sommer 3500 Mal das Ansteigen des Ozongehalts der Luft über den Grenzwert registriert. Am höchsten war die Ozondichte in Südeuropa und einem von England bis Dänemark reichenden Gürtel. Wetter. Temperaturen der Nacht 13 bis 8 Grad, tagsüber heiter und trocken, Höchstwert 20 bis 24 Grad. Verkehr. Brandenburg A2 von Hannover in Richtung Berlin zwischen Brandenburg und Lenin, Sperrung des rechten Fahrstreifens nach Verkehrsunfall, Vorsicht bei der Annäherung an das Stauende. Bundes- und Landesstraßen in Brandenburg und in Odernähe stellenweise Nebel mit Sichtweiten zum Teil unter 50 Metern. A10 Dreieck Pankow Richtung Dreieck-Schwanebeck. Die Ausfahrt Berlin-Weißensee ist wegen Bauarbeiten gesperrt. Eine Umleitung ist ausgeschildert. Berlin-Charlottenburg A100 Richtung Nord. Bis heute früh 5 Uhr ist die Fahrbahn zwischen den Anschlüssen Kaiserdamm und Spandauer Damm wegen Bauarbeiten gesperrt. Fritz wünscht gute Fahrt dennoch. Fritz präsentiert das Synthie-Pop Wave Festival im Kischclub. Mit Dance or Die, Mellotron, Colors of Infamy und Experience. Experience, Dance or Die und andere. Samstag, 14. Oktober im Kischclub, Berlin, Niederschöneweide. Präsentiert von I lost my heart under the bridge to that little girl. So much to me, and now I moan, and now I holler. She'll never know just what I. Blue-eyed girl, she said no more, and that DJ Harvey, 12:01. Ich glaube, wir müssen jetzt nicht mehr weiter groß telefonieren. Ich würde lieber vielleicht noch zwei schöne Musiken spielen. Daniel Johnston, Museum of Love. Was a dream preserved now for all to see, like nothing you've ever seen. Right this way to the Museum of Love. Right away, you gotta see 'em. It's love, love, love. This is right here where he stood when he wrote those sacred words and he made a holy vow. And these are the drawings and his library card. And this is the cow. See it all in the hall of sadness. Please don't miss the exhibit of madness. As legend would have it, he had this nasty habit of a longing that was wronging himself. Still he would persist. In fact, he would insist that there was nothing nobody could do to help. He really loved her, he really did, and his love went round and round. And though he tried to keep it hid, he had lost what he had found. He had lost what he had found. For all to observe, but please don't touch. It's an inspiration to think or try to believe that someone could love someone that much. So now we declare it a new holiday for lovers everywhere, for each and every one to have their own share. He would have liked it that way, right this way to the Museum of Love. Right away, you gotta see him. It's love, love, love. We'll be right back. Puppets. Damit ist es 4:01. Der Sprechfunk ist zu Ende. Ich verabschiede mich. Nächste Woche gibt es wieder eine Sendung. Können wir uns gemeinsam Schubert anhören. Tschüss. Eingezogen, fremd zieh ich wieder aus, dir bei war mir gewogen mit meinem Blumenstrauß. Das Mädchen sprach von Liebe, die Mutter gar von ihm. Das Mädchen ich des Wildes trinkt.